Okay, dann eröffne ich somit diese Veranstaltung. Bevor ich den Ablauf der Podiumsdiskussion kurz erkläre, würde ich gerne noch ein paar praktische Details zum Ablauf loswerden. Erstmal möchte ich mich vorstellen. Ich bin der Jannis vom Antifa AK Köln. Ich moderiere das Ganze heute hier. Und wir als Gruppe hatten uns gedacht, dass es nicht jemand von außerhalb es machen sollte, sondern eher einer von uns dazu geeignet wäre, weil wir gerade halt sehr in den Themen mit reinhängen, dass jemand von uns dazu am besten geeignet ist. Jetzt zu den praktischen Details. Ein Moderator ist zwar gut, aber er allein garantiert nicht den positiven Verlauf dieser Veranstaltung. Deswegen finde ich, dass jeder im Raum hier verantwortlich ist und jeder dabei denkt, wie er sich zu verhalten hat vielleicht. Und wichtig dabei ist halt, natürlich nicht zu unterbrechen, die Leute ausreden zu lassen und versuchen, sich kurz zu fassen und präzise einfach. Was noch wichtig wäre, keine Wiederholungen zu machen, weil auch die Zeit deutlich vorangeschritten ist und wir schon das Wesentlichste diskutieren möchten. Außerdem würde ich gerne für die Leute, die vorher schon Alkohol konsumiert haben, nochmal sagen, dass die vielleicht einschätzen können, ob sie halt sehr produktiv an der Diskussion halt teilnehmen können. Wenn sie es machen können, dann ist das gut so. Wenn nicht, wenn jemand in Polemik ausartet, dann würde ich gerne ihn beten, dass er nach draußen geht und sich draußen austobt. Diese ganz kurzen, klaren Ansagen. Ich wollte nur dann sagen, dass ich das konsequent ein bisschen durchziehen will und zwar nicht die Leute rausbeten möchte, aber schon konsequent sage, was mir gerade dann an der Diskussion nicht quasi ein bisschen gefällt. So, jetzt zum Ablauf der eigentlichen Podiumsdiskussion. Am Anfang werden sich erstmal die Gruppen erstmal kurz vorstellen, also woher sie kommen und wie ihr allgemein Politikverständnis ist und was sie allgemein so machen. Und danach kommen wir in die eigentliche Podiumsdiskussion, also zu dem Hauptteil. Ich hatte mir einige Gedanken gemacht, wie man das am besten strukturiert. Ich habe mich letztendlich dafür entschieden, die anderen waren auch dann schließlich auch einverstanden, als ich denen das angeboten habe, dass wir die Themenbereiche anfangs ein bisschen trennen. Quasi, wir fangen mit dem Rechtspopulismus an, gehen dann weiter, nachdem wir halt über das Erstarken und die allgemeine Einschätzung zur Entwicklung des Rechtspopulismus in Europa die Gruppen ihre Meinung abgeben können und inwiefern sich das komplementär zum neoliberalen System verhält, dass sie dazu ihre Einschätzung abgeben können. Daraus folgt dann der zweite Teil der Diskussion. Die fängt dann an mit der Instrumentalisierung der antimuslimischen Ressentiments, die es in der BRD gibt, durch diese rechte Kräfte. Und von da aus wollen wir dann schauen, wie die Gruppen sich da positionieren, inwiefern sie eine deutliche radikale Islamkritik diesem Rechtspopulismus entgegensetzen oder eher darauf verzichten und eher auf eine alte, altbekannte Gegen-Nazi-Strategie einfach die rechten Kräfte kritisieren. Dann zum dritten Teil dieser Diskussion dann. Die wird dann das Ganze zusammenführen und dann können die Gruppen nochmal vorstellen, wie allgemein ihre Politik im Zusammenhang mit diesen zwei Themen ist und ob sie eher eine Bewegungspolitik vertreten oder eine radikale Kritik an die bestehenden Verhältnisse. Wichtig ist nochmal das Praktische zu sagen dazu, dass ich am Anfang jedes Teiles einfach eine repräsentative Frage an jeder der Gruppen stelle und da können Sie gerne nochmal ausholen und allgemein Ihre Einschätzung zu dem Thema geben und danach zu jedem Teil würde ich dann gerne dann das Publikum gern dabei haben bei einer Diskussion halt und wo dann auch Fragen gestellt werden und die Podiumsteilnehmer auch miteinander diskutieren können. Das zum Ablauf der Podiumsdiskussion. Jetzt kommen wir zu der Vorstellung erstmal der Gruppen. Und wir fangen einfach hier von rechts aus an mit der Gruppe Nea aus Berlin. Ja, ich hoffe, hört ihr mich? Gut. Okay, also ich stelle uns mal kurz vor. Also wir sind die Gruppe Northeast Antifascists aus Berlin. Vorneweg, bevor wir uns selbst vorstellen, möchten wir uns erstmal beim AK nochmal bedanken. Das haben wir heute schon mal gemacht. Wir wissen, was das für eine Arbeit ist, so viel Orga-Kram zu stemmen. Also auch an euch, würde mich freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen Lärm macht für den AK. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass alle Leute, die jetzt ein Bierchen trotzdem geköpft haben, dass es euch schmeckt und dass wir eine produktive Diskussion haben werden. Wir machen halt schwerpunktmäßig politische Arbeit im Berliner Nordosten. Das heißt, die Bezirke Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee haben aber auch halt anhand dieses Moscheebaukonflikts in Heinersdorf, zu dem wir in Form des Heinersdorf-Bündnisses heute Mittag schon mal referiert haben, auch natürlich ein bundesweites Interesse irgendwie halt für diese Diskussion um den Themenkomplex Rechtspopulismus, Islam und so entwickelt. Sonst würden wir halt heute auch nicht hier sitzen. Und deswegen haben wir auch uns dafür entschieden, halt mit nach Köln zu mobilisieren. Also werden halt aus Berlin eben auch hierher mobilisieren. Das wird zusammen mit einem breiteren Bündnis gestemmt. Top, Gruppe Soziale Kämpfe, Fels, wir. Bei uns ist es so, dass wir uns halt aus der normalen Antifa-Kiez-Politik halt weiterentwickelt haben Richtung soziale Themen. Also schwerpunktmäßig arbeiten wir viele auch zu Repressionen, konkret in Zusammenarbeit eher mit Gruppen wie dem ABC in Berlin. Da sei halt zum Beispiel die 8. März-Demonstration für die Antifaschistin Andrea genannt, die wir halt eigentlich maßgeblich mitorganisiert haben dieses Jahr. Wir machen halt auch relativ viel Kulturarbeit im Kiez, Nachbarschaftsarbeit. Und ansonsten eben auch halt soziale Kämpfe. Und wie das halt bei sozialen Kämpfen ist, das ist halt nicht immer ein Job des Populismus und des Gruppenmarketings, sondern interveniert da am besten einfach halt im Kleinen. Also das ist halt nichts, was ihr irgendwie online unbedingt immer alles nachlesen könnt. Ansonsten ist unser Selbstverständnis halt so, dass wir uns als libertär, emanzipatorisch verstehen. Konkret halt eben auch eine Ablehnung halt von Staat und Nation und natürlich eine herrschaftsfreie und klassenlose Gesellschaft, so als Perspektive. Und ich würde jetzt einfach an den Genossen vom das Ganze abgeben. Ja, dann könnt ihr mich hören? Nee? Jetzt? Jetzt immer noch? Ja, dann auch von mir hallo. Ich würde mich den Wünschen meines Vorredners einfach anschließen. Kurz zu uns. Uns gibt es also als ums ganze Bündnis seit Ende 2006. Wir haben uns gegründet in Abgrenzung zu anderen Bündnissen, die sich im Vorfeld des G8-Gipfels in Heiligendamm gegründet haben. Wir waren nämlich nicht damit zufrieden, wie diese Bündnisse aufgebaut waren. Der Dissens war nicht, dass man in soziale Konflikte interveniert. Unser Dissens mit den bestehenden Bündnissen war viel eher, dass wir den Eindruck hatten, dass es da an der Bestimmung des eigenen Standpunktes fehlt und wir davon ausgehend gesagt haben, es braucht eine klarere linksradikale Positionierung, die sich aber trotzdem auch nicht zu schade ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Wir haben dafür so eine Handvoll Post-Antifa-Gruppen oder Gruppen aus dem Antifa-Spektrum zusammengefunden, die da mitmachen wollten, haben dann zum G8-Gipfel mobilisiert. Und dann hat sich aber danach relativ schnell rauskristallisiert, dass es mit so einer Eventmobilisierung für viele nicht getan war, sondern dass es ein grundsätzlicheres Bedürfnis gibt, über diese Eventmobilisierung hinauszugehen und sich nochmal an dem etwas größenwahnsinnigen Motiv einer bundesweiten linksradikalen Organisierung zu versuchen. Wir haben aber auch da oder sind auch da unserem vielleicht etwas sektiererischen Ansatz treu geblieben und haben sind uns gemeinsam, glaube ich, insoweit einig gewesen, dass wir es total wichtig finden, dass man aus den Niederlagen und den Misserfolgen der radikalen Linken der letzten 50, 100 Jahre lernt. Für uns heißt das vor allen Dingen, dass man die Bedeutung von gesellschaftlichen Strukturen und die Bedeutung von Ideologien maßgeblich in die eigene Praxis mit aufnehmen muss oder in die Reflexion der eigenen Praxis und dass es in diesem Sinne eben kein Weiter-so geben kann. Insofern versuchen wir uns an der Neubestimmung linksradikaler Politik oder auch dem, was man vielleicht kommunistisches Projekt nennen könnte. Uns geht es dabei aber nicht nur um eine rein theoretische Diskussion, die man in irgendwelchen Theoriezirkeln führen könnte, sondern um einen Ansatz, der versucht, da auch eine linksradikale Praxis zu entwickeln Und in dem Sinne haben wir dann noch verschiedene andere Aktivitäten seit dem G8-Gipfel gemacht. Also wir haben einen Kongress veranstaltet, bei dem es darum ging, inwieweit unterschiedliche Kapitalismusanalysen, die es im Moment gibt, tragfähig sind und wie weit die zu einer Bestimmung von der emanzipatorischen Praxis beitragen können. Wir sind noch nicht, im Moment nicht so viele Gruppen und freuen uns deswegen auch immer über Gruppen, die sich an diesem Organisierungsversuch beteiligen wollen. Nicht zuletzt, weil es nach wie vor zentraler Bestandteil ist, dass wir denken, dass man sich in soziale Konflikte einbringen muss und sich da eben nicht raushalten kann. Gerade aus diesem Grund beteiligen wir uns auch an der Mobilisierung nach Köln. Da drüben an dem Tisch liegen die entsprechenden Aufrufe und Plakate und auch noch so eine ganze Menge Merchandise-Kram, den ich euch hiermit nochmal herzlichst ans Herz legen möchte. Und ja, ich glaube, soweit zu uns erstmal. Dann auch von mir ein Hallo. Hört ihr mich? Ja. Ich bin Tom vom... Jetzt hört man es. Ah. Ich schreie immer gerne. Ich bin Tom vom Antifa-Cock Düsseldorf. Uns freut es sehr, dass wir in die Stadt südlich von uns geladen wurden und hier reden dürfen. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, praktizieren wir zusammen mit der Domstadt so etwas wie Völkerverständigung, kultureller Austausch und sind da sehr an Integration von... Nein, Spaß beiseite. Wir sind geladen, glaube ich, ein bisschen als Vertreter einer klassischen Antifa-Politik, einer Bewegungslinken sozusagen. Ich selber mache seit mehreren Jahren im Antifa-Cock Düsseldorf mit. Das ist ein ursprünglich so eine Art Bündnisprojekt gewesen der radikalen Linken in Düsseldorf, das sich Anfang der 90er gegründet hat, aufgrund der damaligen rassistischen Pogrome und der anstehenden, dem Tag X der Abschaffung, der faktischen Abschaffung des Asylrechts im Bundestag. Wir waren quasi ein Zusammenschluss verschiedener linksradikaler Gruppen und Strömungen in Düsseldorf, die sich ziemlich schnell auf einen gemeinsamen Konsens der Bekämpfung von Nazis quasi einigen konnten. Und das praktizieren wir als wesentliches Merkmal sozusagen jetzt seit, ich glaube, 15-Jähriges haben wir dieses Jahr. Und anders aber als viele andere Antifa-Gruppen, die konjunkturell bedingt mal die Weisheit mit Löffeln gefressen haben oder die wahre Kritik hervorhalten oder ganz praktisch, pragmatisch sich in irgendwelchen Bündnissen verlieren, versuchen wir, und ein Jahr später man nichts mehr von ihnen hört, versuchen wir, das längerfristig quasi Bündnisarbeit vor Ort zu verankern, längerfristige antifaschistische Positionen auch in andere gesellschaftliche Bereiche lokal zu tragen. Und das hat über die Dauer der letzten Jahre schon zu einer Ausdifferenzierung der Themenfelder geführt, sodass wir klar weiter einen Anti-Nazi-Schwerpunkt haben, aber bei uns Gruppen arbeiten zu antirassistischen Themen, zu Themen, ich sag mal, neoliberaler Ausgrenzungspolitik, neoliberaler Zurichtung der Innenstädte als Beispiele. Darüber hinaus beteiligen wir uns als Antifa-Gruppe, ich glaube als einzige aus NRW, an einem bundesweiten Organisierungsversuch, der da heißt Interventionistische Linke. Ich glaube, wir waren gemeint, oder wir sind eine der kritisierten Organisierungsansätze, die sich maßgeblich zu den G8-Protesten in der Öffentlichkeit dargestellt hat, die diese G8-Proteste in Form von Bündnissen vor Ort auch mitorganisiert hat, mitgetragen hat. Und wir stehen ein bisschen für diesen Bündnischarakter, wird uns zumindest immer zugeschrieben, dass wir radikal linke Positionen und Praxen auf der einen Seite im Rahmen dieser Gipfelproteste und, ich sag mal, eher zivilgesellschaftliches, sozialdemokratisches oder fast schon bürgerliches Engagement auf der anderen Seite versucht haben, dort zusammenzuführen und uns da die eine oder andere Gretchenfrage sozusagen nicht zur Gretchenfrage haben werden lassen. Dafür steht so ein bisschen die IL, die Interventionistische Linke, die hervorgegangen ist aus einem Treffen, was sich in Köln 1999 gegründet hat, anlässlich der damaligen Gipfelproteste gegen den EU und den vor allem Weltwirtschaftsgipfel sozusagen, wo die Proteste geprägt waren von einer Marginalisierung der radikalen Linken, von gesellschaftlicher Wirkungsunmächtigkeit sozusagen. Und unser Anspruch ist schon, dass es eigentlich wieder an der Zeit wäre, linke Position, linksradikale Position auch in breiteren gesellschaftlichen Spektren zu verankern, dass sie diskutierbar gemacht werden, dass man quasi auch als radikale Linke sich wieder in die Lage versetzt, in gesellschaftlich relevante Auseinandersetzungen zu intervenieren, zu einem Faktor zu werden und sich ins Handgemenge zu begeben. Das mal als Vorstellung vorneweg. Okay, gut. Vielen Dank für diese kurze Vorstellung von allen. Jetzt steigen wir langsam richtig in die Diskussion, also in den Hauptteil dieser Veranstaltung ein. Wir fangen an mit dem Thema Rechtspopulismus. Es findet ja dieser Anti-Islam-Kongress in Köln halt statt. Und meine erste Frage richtet sich halt an die Antifa Kok. Du hast gerade erwähnt, dass ihr so ein Vertreter dieser klassischen Antifa-Politik noch seid. Mich würde gerne interessieren, vielleicht bei anderen Leuten auch, wie diese Antifa-Politik sich dem starken Rechtspopulismus gegenübersteht und wie ihr halt das Ganze einschätzt und im Hinblick auch auf diese neue europäische Zusammenarbeit, die jetzt noch wieder forciert wird, wie euch da positioniert. Das waren ja gleich drei Sachen auf einmal. Es geht ja um eine Einschätzung des Phänomens Rechtspopulismus eher auf dieser Basis. Also wir finden schon, dass Rechtspopulismus in Form dieser Pro-Bewegung, dieser Pro-Köln-Bürgerinitiative in Anführungszeichen, schon eine Gefahr für eine Linke darstellen, dass sie tatsächlich dafür, dass es eigentlich Funktionäre, Aktivisten, Aktivistinnen aus der extremen Rechten sind, eine Form gefunden haben, die es ihnen ermöglicht, ihre rassistische Ideologie, nationalistische Ideologie an bestimmte gesellschaftlich relevante Debatten andockbar zu machen. Das ist insofern, das ist kein Novum, weil unsere Erfahrungswelt, ich habe es eben skizziert, wir kommen aus den frühen 90ern, zur Zeit der rassistischen Pogrome, aber hier gibt es, anders als es beispielsweise NPD und Kameradschaften schaffen, durchaus breitere gesellschaftliche Debatten, an die so eine rechtspopulistische Bewegung anknüpfen kann. Beispielsweise, ich habe es eben kurz erwähnt, so ein bisschen diese neoliberale Politik der Zurichtung der Innenstädte, die Ausgrenzung von sogenannten Randgruppen, Minderheiten und die gleichzeitig rassistische Formierung der Gesellschaft. Das sind Ideologieprojekte des Neoliberalismus. Die sind sehr wirkungsmächtig. Das ist der bundesdeutsche Mainstream allenthalben. Und dort schafft es ja Pro Köln als lokales Beispiel immer wieder diese Debatten um Minderheiten beispielsweise aufzugreifen, rassistisch aufzuladen und zuzuspitzen. Das ist ja ihr Ansatz sozusagen. Und begreifen sich selber so ein bisschen als, nicht als revolutionäre, nationalrevolutionäre Avantgarde oder sowas, sondern eher als Katalysator für vermeintlichen Bürgerprotest. Das heißt, wir glauben schon, dass es diese Pro-Bewegung, wenn sie denn genügend Strukturen aufbauen kann, wenn sie ihre Verbände in NRW, wie sie es vorhaben, zu den Kommunal- und Landtagswahlen, zur Europawahl, überall ausbauen kann, dass das zu einer realen Bedrohung, nicht nur durch irgendwelche extreme Rechte in den Parlamenten wird, sondern auch für, ein gesellschaftliches Klima, das geprägt sein wird, unserer These nach, dann von rassistischen Zuschreibungen als Beispiel. Dass Rassismus wieder Konjunktur haben wird durch solche rechtspopulistischen Wählervereinigungen, die das immer wieder pushen, auf die Tagesordnung setzen und wie wir in Köln anlässlich des Moscheebaus sehen, mitunter auch relativ wirkungsmächtig vortragen sozusagen. Auf deine Frage, wie denn da so ein klassischer Antifa-Ansatz wirken kann oder was der denn dann nutzt, wenn es denn um so breitere gesellschaftliche Debatten oder eigentlich eine radikale Kritik von beispielsweise einem antimuslimischen Rassismus gehen würde. Ich glaube, wichtig angesichts der Struktur von den Rechtspopulisten von Pro-NRW ist es ihnen tatsächlich auch mit ganz herkömmlichen Antifa-Mitteln Steine in den Weg zu legen, was den Ausbau ihrer Struktur angeht, zu verhindern, dass sie überall Kreisverbände gründen in NRW, wie sie es gerade vorhaben, dass sie Wahlkampfstände durchführen können, wie heute noch in Leverkusen, dass es geht, ein Klima zu schaffen, dem die rassistische Ideologie vom Pro-Köln-Thema ist, sozusagen in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und dafür auch ganz handfest zu sorgen. Also das ein Beispiel, bei uns sollte sich vorletzte Woche in Düsseldorf ein lokaler Ortsverband von Pro-NRW gründen und das haben wir mit ganz klassischen Antifa-Mitteln verhindert, dass den der Versammlungsort gekündigt wurde am Morgen des Veranstaltungstages und wir mit Protesten dafür gesorgt haben, dass der Rest auch gar nicht erst dahin gekommen ist und interessierte Bürger so abgeschreckt waren, dass sie da keine Zustimmung erfahren haben. Und ich glaube, das ist durchaus auch die Aufgabe einer Antifa-Bewegung, ganz klassisch da an das Thema heranzugehen. Okay, gut. Vielen Dank für deine Antwort. Ja, als nächstes wäre dann das ganze Bündnis dran. An euch die Frage, wie ist denn eure Analyse des Themas Rechtspopulismus und konstatiert ihr denn einen starken rechter Parteien oder Bewegungen und wie verhalten sie sich denn komplementär zum neoliberalen System im Moment? Ja, im Sinne dieser Generalüberholung, von der ich vorhin gesprochen habe, die wir für eigentlich notwendig halten bei linksradikalen Positionen und auch linksradikaler Praxis, würde ich ein Stück weiter ausholen, weil wir denken, dass es schon wichtig ist, sich überhaupt erstmal darüber Gedanken zu machen, was Antifaschismus eigentlich heißt, weil man, wie man heute, denke ich, auch deutlich gesehen hat, sich im Rahmen auch der Antifa-Bewegung da gar nicht so im Klaren drüber ist. Aus unserer Perspektive, die wir ja das hehre Ziel verfolgen, den Kommunismus einzuführen und den Kapitalismus zu überwinden, stellt sich das so dar, dass man Antifaschismus leider doch machen muss. Und leider zwar deswegen, weil Antifaschismus im Gegensatz zu diesen Diskussionen, die auch vorhin mehrfach anklangen, es gäbe so eine Einheit, so ein bisschen nebulöse zwischen Staat und Faschisten und Staat und Nazis Hand in Hand. Wir glauben, dass das falsche Überbleibsel von diesem Konzept des revolutionären Antifaschismus sind und dass man sich lieber eingestehen sollte, dass es sich bei Antifaschismus um eine Vorfeldarbeit heißt, das heißt um die Bedingung der Möglichkeit, dass man letztendlich über diese Gesellschaft hinausgehen kann. Insofern ist es diese Formulierung von ja leider, glaube ich, ganz treffend, nämlich man muss es tun, man erhält damit die Bedingung, dass es besser werden könnte, andererseits erhält man damit auch das Problem und es klang ja gestern schon mal an, wir fänden es besser, wenn man sich in so einem großen Rahmen darüber austauschen könnte, ob man den Bundesparteitag der Grünen verhindert als einen Parteitag von Pro-NRW, weil wir denken, dass das eigentlich die Aufgabe ist und das Ziel, an das sich eine grundsätzliche Kritik dieser Gesellschaft richten sollte. Gleichwohl, und das in Abgrenzung zu dem, was vorhin ja auch von ganz anderer Seite vorgetragen wurde, denken wir, man muss es eben doch machen, trotz dessen, dass es dieses Antifa-Dilemma gibt, dass man eben dieses Problem letztendlich erhält. Man muss es trotzdem machen, nicht weil die Nazis kurz vor der Machtübernahme stehen oder irgendwie bald den Bundespräsidenten stellen, sondern weil es eine Ungleichzeitigkeit gibt in gesellschaftlichen Entwicklungen und es falsch ist, die Bedrohung durch Neonazis, aber auch durch Rechtspopulisten daran ablesen zu wollen, wie viele Wählerstimmen sie haben. Wenn man nach Sachsen guckt, sieht man das sehr deutlich. Und wenn man heute in Dortmund war, denke ich, sieht man auch sehr deutlich, dass es nicht so sehr darauf ankommt und das gar nicht der zentrale Punkt unbedingt ist, inwiefern sich diese Bewegungen in der staatlichen Politik unbedingt widerspiegeln, sondern auch, was sie für eine Hegemonie und was für einen Konsens sie im Alltag durchsetzen können. Das heißt, wir würden sagen, es braucht eine strategische Bestimmung von Antifaschismus, also eine, die sich nicht an so einem Antinazi-Reflex abarbeitet und die deswegen auch so ein bisschen reflektierter auf ihren Gegenstand gucken muss. Das heißt, dass man nicht versuchen sollte, alle reaktionären Bewegungen, die einem so über den Weg laufen, über einen Kamm zu scheren. Und man sollte auch nicht versuchen, was ja auch so eine alte Antifa-Marotte ist, die dann bei den Anti-Imps oder bei den Antideutschen in unterschiedlichen Varianten weiterlebt, jeweils eine Hauptbedrohung herauszufinden, gegen die man jetzt aber wirklich zusammenarbeiten muss, und alles andere ist doch total unwichtig. In dem Sinn werden ja bekanntermaßen entweder die Kritik am Islamismus als einer politischen Bewegung oder auch die Kritik am Nationalsozialismus oder Neonazis dann als eigentlich nicht notwendig und überflüssig abgetan. Wir glauben, dass das total falsch ist und dass man diese unterschiedlichen reaktionären Bewegungen in ihrer eigenen Logik ernst nehmen muss, ohne sie über einen Kamm zu scheren. Das heißt auch vor allen Dingen, dass man sich nicht so sehr an diesem Fahndungsantifaschismus abarbeitet, der natürlich trotzdem notwendig ist. Also man muss wissen, mit wem man es zu tun hat. Man sollte aber dahinter nicht vergessen, dass der eigentlich zentrale Punkt nicht die einzelnen Akteure unbedingt sind, weil die bekanntermaßen relativ austauschbar sind, sondern da geht es um ideologische Konzepte und Inhalte, und die muss man kritisieren. Und das heißt für uns auch, dass es sich eben nicht, dass diese Kritik an reaktionären Ideologien eben nicht an der Linken Halt machen darf, sondern dass das auch gerade innerhalb der Linken zum Thema gemacht werden muss. Dass das notwendig ist, wurde ja jetzt in den letzten Tagen auch schon mehrfach mit Beispielen wie Oskar Lafontaine oder dem Anti-Amerikanismus in der jungen Welt oder ähnlichen Beispielen relativ deutlich gemacht, denke ich. So, aus dieser grundsätzlichen allgemeinen Perspektive hätten wir drei Thesen, die wir besonders wichtig finden beim Rechtspopulismus, nämlich einmal, dass es sich beim Rechtspopulismus um eine Bewegung handelt, die nach einer eigenen Logik funktioniert und die mit dem Begriff der Braunzone nur sehr ungenügend zu fassen ist, weil Braunzone ja immer so ein bisschen suggeriert, naja, das sind keine richtigen Nazis, aber irgendwie sind es ja dann doch Nazis oder zumindest deren Vorfeldorganisationen. Wir glauben, dass man damit nicht richtig das Projekt in den Fokus der Kritik kriegt, was da passiert. Nämlich dieses Projekt ist, und das wäre der zweite Punkt, eine Kulturalisierung sozialer Konflikte. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich auch grundsätzlich alle einig. Und dass es dabei eben darum geht, diese Blut- und Bodenideologie und den völkischen Nationalismus der Neonazis zu ersetzen. Dadurch wird es nicht weniger gefährlich, aber doch etwas flexibler, weil es sich eben nicht mehr an rein äußeren Merkmalen festmacht, ob man an diesem reaktionären politischen Projekt teilhaben darf, sondern es grundsätzlich möglich ist, auch mit einer anderen Hautfarbe, zumindest theoretisch, wenn man nach Frankreich guckt, zum Front National, da ist es schon soweit, dass da dann darum geht, zu welchem Kulturkreis gehört man und nicht welche Hautfarbe hat man. Und das ist doch schon ein ziemlich wichtiger Unterschied zur NPD, weil die sind noch lange nicht so weit. Und der dritte wichtige Punkt, den wir zentral finden für eine antifaschistische Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus, ist, dass er nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass er gewissermaßen eine Reaktion oder Nachvollzug einer ganz realen gesellschaftlichen Entwicklung ist im Kapitalismus, nämlich dass es eine Transformation gibt der Staatenkonkurrenz, also dass es einfach weggeht von dem originären Nationalstaat hin zu dem, in unserem Fall ja zu der Europäischen Union. Das wird mit dieser Figur der christlich-abendländischen Wertegemeinschaft relativ gut eingefangen und ist insofern auch ziemlich gut daran anzudocken. Daraus folgt aber noch was, und das ist für die Linke, denken wir, wahrscheinlich relativ unangenehm, nämlich dass es, dass da an etwas angedockt wird, nämlich diese Idee von nationalstaatlicher Fürsorge, also der Staat soll sich doch bitte um seine Leute kümmern, die auch durchaus von der Linken bedient wird, wenn auch mit einer ganz anderen Argumentation. Aber es ist dann doch kein Wunder, dass so jemand wie Oskar Lafontaine aus einer ganz anderen Perspektive und mit ganz anderen Argumenten aufgrund kapitalistischer Sachzwänge, nämlich dass der Staat ja dann doch seine sozialen Wohltaten für seine Bevölkerung finanzieren muss, dann letztendlich auch bei so Ideen ankommt wie Lager für Migranten in Nordafrika oder die Ausweisung von Fremdarbeitern. Das heißt für uns, und jetzt bin ich schon fertig, zwei Punkte maßgeblich, dass man keine Antifa oder nicht versuchen sollte, einen antifaschistischen Nationalismus das Wort zu reden, was letztendlich auch heißt, dass man sich von dieser Fixierung auf den Staat und dieser Idee von, wieder in Betriebnahme des Sozialstaates wäre im neoliberalen Kapitalismus, dem Rechtspopulismus das Wasser abgegraben, dass wir das für eine Illusion halten, eine Illusion, die auch gerade die Linkspartei bedient. Und dass es zum Zweiten, wenn es nicht nur darum gehen soll, dass sich eine Kritik am Rechtspopulismus rein formalistisch äußert, und dann letzten Endes keine anderen Ideen hat, als denen sowas Leeres wie Extremismus vorzuwerfen oder mit der Polizei zu drohen, dass es dann darum gehen muss, dass man auch eine eigene militante antifaschistische Praxis entwickelt. Ich glaube, insofern sind wir uns hier auf dem Podium auch ziemlich einig. Und dass dahinter aber grundsätzlich stehen sollte, dass wir versuchen sollten, einen linksradikalen Antifaschismus aufzubauen, der sich also nicht wieder in dieser Selbsttäuschung ergeht, er wäre hier die Vorhut der Revolution, sondern schon im Bewusstsein, dass es ein ziemlich nervtötender Job ist, zu versuchen, dabei die eigenen Inhalte trotzdem stark zu machen und eigene Strukturen aufzubauen. Und in diesem Sinne, jetzt ganz konkret auf Köln gesprochen, finden wir die Demo am Freitag um einiges nicht unbedingt wichtiger, aber erfolgversprechender, wenn es darum geht, dass man versucht, eigene Strukturen zu stärken und darüber hinaus auch nochmal eine linksradikale Position zu äußern, die ansonsten wahrscheinlich relativ gut untergehen wird am Samstag zwischen DGB, CDU, Milli Görrisch und den Rechtspopulisten. Und ja, das halten wir vom Rechtspopulismus. Okay, vielen Dank für diese lange Aufführung. Jetzt kommen wir zu den Genossen aus Berlin. Kurz noch. Ihr habt ja eine andere Erfahrung in Berlin gemacht und das war nicht mit einer rechtspopulistischen Partei, sondern mit einer rechten Bürgerbewegung namens IHAPB. Kann mich hören? Und es ging konkret um die Moscheebaudebatte in Berlin-Heinersdorf. Meine Frage ist halt, wie erklärt ihr denn das offene Aufgreifen des Themas Islam und anderer Themen durch konservative Kräfte halt? Und seht ihr da auch eine Legitimierung der rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien in ganz Deutschland? Und, also, ja, kurz eure Einschätzung dazu. Also erstmal vorweg, ich bin Christian, ich bin Mitglied der Northeast Antifascists aus Berlin und werde jetzt zu den Fragen Stellung beziehen. Also vorweg, Antifaschismus ist für uns notwendiger Pragmatismus. Antifaschismus schafft uns die Freiräume, auch soziale Themen zu thematisieren. Unser Konzept Antifa, wenn wir eins überhaupt haben, ist ein aufgebrochenes Konzept Antifa. Wie gesagt, zu den Genossen, wir machen nicht nur Antira- und Antifa-Arbeit, sondern arbeiten auch soziale Themen. Beim Rechtspopulismus in Berlin-Heinersdorf wird natürlich auch in gewisser Weise die soziale Frage thematisiert. Wir sehen, dass immer mehr Bürger in Heinersdorf immer mehr von kulturalistischen und antimuslimischen Rassismus erreicht werden, was ehemals als Rand der Mitte bezeichnet wurde und sich jetzt sozusagen mehr in die sogenannte Mitte der Gesellschaft bewegt. Wir haben in Form von Bürgerinitiativen, zum Beispiel die sogenannte IPAP, die rechte und rassistische Bürgerinitiative in Pankow-Heinersdorf, die den Moscheebau dort konkret verhindern möchte. Über bürgerliche und rechte Parteien sowie neonazistische Kameradschaften. Dort ein breites Spektrum, was immer mehr antimuslimischen Rassismus und die soziale Frage kulturalistisch beantwortet in die sogenannte Mitte der Gesellschaft hineinträgt. Unterstützt wird das dann unserer Meinung nach auch von sogenannten Postlinken wie Ralf Giordano und Henrik M. Broder, die mit ihren Blogs halt Politically Incorrect von Stefan Herre und Achse des Guten halt auch noch direkt aktiv dort einwirken und die soziale Frage dort kulturalistisch, wie gesagt, aufladen und den Rassismus dort weiter unterfüttern. Wir haben ein breites rechtspopulistisches Spektrum dort in Pankow-Heinersdorf. Wir erkennen das halt alles vor allem aus einer praktischen Lage heraus. Wir sind dort selber aktiv, sind im antirassistischen Heinersdorf-Bündnis aktiv, arbeiten dort gegen kulturalistischen und antimuslimischen Rassismus konkret vor Ort und erleben Tag für Tag, wie dort Menschen auf der Straße sind, sich unglaublich in Erinnerung an die Pogrome in Solingen und Mölln kulturalistischen Rassismus auf die Straße tragen und somit ein Klima der Angst eigentlich verbreiten. Für uns ist das Recht auf Religionsausübung ein emanzipatives Recht. Also es ist ein Recht, was erkämpft worden ist. Es ist ein Menschenrecht. Dieses Recht gilt es für uns zu verteidigen. Nicht unbedingt um aller Gründe willen, sondern wir verteidigen es gegen kulturalistischen und antimuslimischen Rassismus konkret in diesem Punkt. Okay, also ich würde... Also ich bin da echt für so ein traditionelles Mikrofon. Wir hatten jetzt natürlich die Möglichkeit, viel mitzuschreiben. Ich würde halt auf bestimmte Punkte dieser Rechtspopulismus-Diskussion kurz eingehen. Also unsere Einschätzung ist halt auch die, dass irgendwie beim Rechtspopulismus, wie er halt zurzeit bundesweit auftritt, so dieses ganz einfache Nazis raus nicht mehr zieht. Es klappt vielleicht noch zur Hälfte irgendwie bei so Leuten wie Pro Köln, ja, weil die halt eine Nazi-Vergangenheit haben. Aber selbst da stößt dann irgendwie halt auch die Antifa-Recherche irgendwann an Grenzen. Weil, also Antifa-Recherche ist halt gut und wichtig, wie schon der Genosse von OG gesagt hat, man muss den Feind ja kennen und ihn in der Nachbarschaft blamieren, möglichst mit Outing-Flugblättern. Aber eigentlich sagt es inhaltlich nichts darüber aus, warum diese Person halt scheiße ist, wenn wir halt die NS-Vergangenheit irgendwie von wieder blamieren wollen. Ne? Deswegen finden wir es halt wichtiger, eher so, wie es auch schon genannt wurde, auf die Argumentation einzugehen. Und das ist halt zur Zeit ziemlich über der Pro-Bewegung eine, die sich halt ganz klar auf Islam konzentriert. Wir müssen uns auseinandersetzen halt mit der kulturalisierten Rassismus-Schiene, die halt fahren. Ne? Und gerade die IPAP, also wir denken halt, es wird wesentlich gefährlicher werden, wenn sich halt mehr Bürgerinitiativen wie die Interessengemeinschaft Pankow-Heinersdorfer Bürgerinnen gründen, die auch an diesem Bürgerinnen-Netzwerk Pax Europa, also gegen Islamisierung, beteiligt sind. Weil die kommen aus der Mitte der Gesellschaft, die haben eine Verankerung in ihren Kiezen und werden nicht als Nazis wahrgenommen und treten halt eben mit einer rechtskonservativen Schiene auf, die halt eben immer versucht mit Frauen, also mit Frauenrechten und dem Kampf gegen Homophobie und anderen Sachen, von denen sie eigentlich überhaupt kein ganzes Schema haben, zu profitieren. Deswegen hatten wir halt auch, hat sich das halt auch bei uns bei den Protesten halt so gezeigt. Die Leute stehen halt da und rufen halt Nazis raus und wir fassen uns irgendwie nur an den Kopf und sagen uns, Leute, wie Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Das ist jetzt eher nicht religiös gemeint, aber man fässt sich halt schon an den Kopf. Da läuft halt eine Bürgerinitiative lang irgendwie, die überhaupt keine Nazis sind und die Leute rufen Nazis raus. Deswegen haben wir halt irgendwann auch angefangen, mehr zu diesem ganzen kulturalistischen Rassismus zu arbeiten, haben auch Veranstaltungen mit Krisis und so organisiert. Wir denken halt, dass die rechtspopulistischen Parteien, wie sie halt jetzt zum Beispiel in NRW besonders stark sind, gefährlicher sind, also kann man zumindest hier sagen, als die NPD. Ich denke persönlich, also meine persönliche Meinung, die NPD ist natürlich wesentlich straighter, weil sie halt nicht so sie ist halt dieses militante Nazi-Spektrum wesentlich ansprechen. Das ist halt nicht so ein Hampelmann-Verein irgendwie wie halt Pro Köln. Ne? Die wirken immer so ein bisschen lächerlich und beschränkt, haben aber bei den Bürgern komischerweise irgendwie ziehen die halt teilweise ganz gut. Was an denen halt einfach gefährlich ist, dass die halt nicht auf diese krasse NS-Schiene abfahren. Das werde ich später nochmal kommen. Und dazu würden wir noch kurz sagen, dass es halt lokale Unterschiede gibt. Während irgendwie die Pro-Bewegung als rechtspopulistisches Projekt hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich recht gut am Start ist, kann man halt sagen, dass eben so Sachen wie Offensive D, also diese Schill-Abspaltung und die Republikaner, wirklich halt ein Schattendasein bei uns in Berlin fristen und klassische Neonazi-Organisationen wie die NPD eigentlich mehr das Feld bestimmen. Wenn die NPD aber auf die Idee kommen würde, irgendwie das Pro-Bewegungskonzept anzuwenden, denken wir halt, dass wir in Berlin einfach ein reelles Problem haben würden. Weil viele Leute, die bis jetzt die CDU gewählt haben, also auch im Rahmen dieses Moschee-Konfliktes, sich auch liebend gerne irgendwie für die Pro-Bewegung entscheiden würden. Weil die nämlich immer noch das Protestwählerpotenzial ziehen. Ja, also die Leute wählen die CDU, weil es nichts Rechtsmittiges zu wählen gibt, außer der CDU, und sind auch angekackt von der CDU, weil die CDU natürlich Regierungspolitik gegen die Bevölkerung betreiben muss, ist im Kapitalismus. Das verpeilen viele Nazis aber irgendwie. Ansonsten denken wir aber halt irgendwie, was halt überall gleich ist, Nordrhein-Westfalen, Berlin, egal in welchem Bundesland, dass der Rassismus immer aus der Mitte der Gesellschaft kommt und dass eben die Akteure sind halt eben immer unterschiedliche. Gefährlich sind für uns halt die Konzepte, die quasi diesen Rassismus der Mitte in Aktionen und in Wählerpotenzial kanalisieren. Ja? Das ist die Sache, die halt irgendwie die Pro-Bewegung halt ganz gut schafft. Und wenn die IPAP zum Beispiel bei uns irgendwie zu den Wahlen antreten würde, für uns einfach ein richtig reelles Problem darstellen würde. Ansonsten würden wir uns an der Stelle, also Multikulti, das ist so ein Kampfbegriff, gegen den die sich halt eben immer stellen, weswegen wir den Begriff nicht verteufeln würden, weil wir ihn damit so ein bisschen zuarbeiten würden. Aber grundsätzlich sind wir persönlich eher dafür von einer interkulturellen Gesellschaft zu sprechen und irgendwie von einer einfach praktischen Überfremdung. Ja? Also wir sind für Überfremdung, wir sind für die komplette Vermischung aller Kulturen, bis am Ende nichts mehr übrig bleibt und irgendwie im scheiß Rassist irgendwie die Basis genommen ist. Und bei Multikulti birgt sich teilweise manchmal immer noch das Problem so ein bisschen, dass das eigentlich dem Ethnopluralismus ein bisschen zuarbeitet, weil es halt eben immer ein Nebeneinander der Kulturen in sich birgt. Aber grundsätzlich ist abzulehnen, ist zum Beispiel in der praktischen Auseinandersetzung in Heinersdorf total irgendwie kontraproduktiv, weil wir mit Leuten, die dieses Konzept fahren, weil es teilweise unsere einzigen Bündnispartner sind, weil die Antifa in Berlin ist teilweise einfach zu fein, erstmal nach Pankow rauszufahren. Also wer schon mal in Berlin war, weiß, dass irgendwie Berlin aus Friedrichshain, Kreuzberg und Prenzlauer Berg besteht. Also Randbezirke existieren faktisch nicht aus der Sicht irgendwie der Kreuzberger Vokü-Linken. Eure Vokü war übrigens in Ordnung, die hat richtig gut geschmeckt. Ansonsten würde ich mich halt irgendwie Ansonsten würde ich mich meinem Vorredner anschließen, dass Antifaschismus... Ja, es wäre gut, wenn man das Lachen ein bisschen einstellt allgemein und und ausreden lässt. Also wie gesagt, für uns ist halt auch so, dass Antifaschismus uns den notwendigen Freiraum schafft, irgendwie auch linke Politik zu betreiben. Irgendwie da, wo die Nazis halt irgendwie stark sind, wird es für uns einfach halt auch schwierig, irgendwie gesellschaftlich zu intervenieren, so gerade irgendwie, wenn sie halt irgendwie vom klassischen NS-Konzept abrücken. Ansonsten ist es für uns auch wichtig, dass wir irgendwie zum Beispiel in unserer Antifa-Praxis irgendwie in Berlin selber nicht nur diese Outing-Schiene und diese, ich nenne es jetzt mal Nazi-Ornithologie betreiben, ja. Der Nazi-Kader hat sich jetzt irgendwie einen neuen Flash-Tunnel stechen lassen. So, manchmal nimmt Recherche einfach komische Formen an. Das muss man mal so diagnostizieren. Sondern dass wir einfach auch allgemein über Geschichtsrevisionismus reden und irgendwie die Wirkung, die Nationalsozialismus und faschistische Ideologie in der Gesellschaft hat. Weil für viele Jugendliche, die zum Beispiel über die sozialen Bewegungen irgendwie zur Linken kommen, ist dieses spezialisierte Recherchefeld überhaupt nicht mehr greifbar. Das heißt, antifaschistische Politik darf sich halt auch nicht in so einer Lupensicht auf die lokalen Nazis halt beschränken, sondern muss auch irgendwie Faschismus als Ideologie angreifen. Was natürlich auf jeden Fall Outings irgendwie unsere ganz praktische Antinazi-Bekämpfung irgendwie nicht negieren soll. Das ist sehr wichtig. Wir denken, also außerdem ist jetzt meine Meinung persönlich zum Rechtspopulismus, ist es halt so, dass er gesellschaftlich kompatibler deswegen ist, weil er eben meistens neoliberale Elemente enthält. Nicht immer, das ist halt von Initiative zu Initiative unterschiedlich. Aber er ist im Gegensatz zu NPD und autonomen Nationalisten nicht irgendwie komplett gegen den Staat gerichtet und kommt halt mit keinem so monströsen Pompatz nationaler Sozialismus jetzt und diesen ganzen Schoten daher, weswegen er natürlich für viele Bürger irgendwie attraktiver ist. Viele Bürger wollen gar nicht die Gesellschaft verändern oder wollen den nationalen Sozialismus jetzt, sondern die wollen halt einfach erstmal nur die Moschee weghaben, Arbeit und irgendwie abends die Perspektive auf ein Bier und eine Frau, die was zu essen macht. Und wir denken halt, dass der Rechtspopulismus, zum Beispiel der IPAP, einfach wesentlich näher ist und hoffen inständig irgendwie, dass es dort irgendwie keine organisatorischen Überschneidungen, keinen Austausch und auch keinen Organisierungsversuch dieser Anti-Islamisierungsbewegung irgendwie auf bundesweiter Ebene gibt, weil wir dann nämlich wirklich ein richtiges Problem haben. Würde mich auch anschließen, dass der Begriff Braunzone falsch ist. Das trifft wirklich nicht den Kern der Sache. Irgendwie diese Rechtspopulisten kann man als Nazis bezeichnen, aber irgendwie müssen wir halt irgendwie andere Wege finden, auch in der Begrifflichkeitsfindung, um das auszudifferenzieren. Weil nämlich sonst auch unsere Argumentation mit den normalen Leuten auf der Straße, die keine Ahnung davon haben, nicht klar ist, von wem wir nun genau reden. So, man muss es schon differenzieren. Ansonsten bei der Bekämpfung von Nazis ist es natürlich so, dass man irgendwie halt auf die eigenen Kräfte vertrauen sollte. Aber es ist einfach im Sinne einer pragmatischen Bündniszusammenarbeit. Also wir erhoffen uns von der Zusammenarbeit mit irgendwie Kiezvereinen und irgendwelchen dem linken Rand der SPD und den Grünen oder der PDS, den es halt einfach überall gibt, mit dem man dann halt mal da zusammenarbeitet. Nicht die Revolution, aber wir hoffen uns irgendwie zumindest irgendwie halt eine Schaffung von einem Raum, in dem wir halt auch Politik machen können. Das klingt, das ist nicht so, weil wir irgendwie eine große Liebe für Parteien haben, sondern einfach, weil wir in den jetzigen gesellschaftlichen Verhältnissen irgendwie auch Freiräume halt schaffen müssen. Wir machen unter Bedingungen Politik, die einfach reelle Unterdrückung sind. Und das heißt, wir müssen für uns, aber auch für andere Leute auch reelle Erfolge halt erbringen. Ja? Wir denken nicht, dass irgendwie die Erhöhung von Hartz IV oder vielleicht die Erkämpfung von sozialen Errungenschaften, die immer im staatlichen Rahmen stattfinden, dass die irgendwie sonderlich revolutionär sind. Oder zum Beispiel meinetwegen auch der Erhalt eines alternativen Jugendzentrums. Das ist nicht revolutionär, es erhält immer den Kapitalismus quasi aufrecht. Aber wir denken, dass es irgendwie halt eine Linke halt eben auch authentisch macht, die eben auch Erfolge erkämpft. Und alle Sachen, die wir heute irgendwie als Arbeitsrecht und 8-Stunden-Woche, diese ganzen Geschichten, die jetzt alle wieder ausgehöhlt werden, das sind alles Sachen, die wurden halt erkämpft durch die Linke in gesellschaftlichen Kämpfen. Ja, und ansonsten wäre ich mit dieser Sache erstmal fertig. Mit den Ergänzungen, die ich jetzt, also der zweite Teil dessen war halt eher was Persönliches. Also meine persönliche Meinung dazu, das ist jetzt nicht deckungsgleich gewesen. Also ich werde jetzt damit fertig und würde einfach an dich weitergeben. Okay, vielen Dank nochmal. Und vielen Dank für diese theatralische Einlage von der ersten Reihe aus. War sehr entertaining. Vielen Dank für diese Einschätzung zum Rechtspopulismus. Möchte jemand von euch direkt antworten auf einen oder anderen? Oder können wir zu Fragen vom Publikum und zu Meinungen dazu? Falls wir Fragen und... falls ihr Fragen und irgendwelche Stellungnahmen zu dem Thema Rechtspopulismus habt, können wir jetzt in die Diskussion einsteigen. Nach der Diskussion könnten wir dann in das zweite Thema einsteigen. Ja. Ich habe eine kurze Frage, und zwar hieß es da vorhin Postlinke, Broder, Herre, PI und Achse des Guten. War das jetzt eine Aufzählung oder wurden Broder, Herre, PI und Achse des Guten als Postlinke bezeichnet? Habe ich das falsch verstanden? Also dazu erstmal, Stefan Herre bezeichne ich schon gar nicht als Postlinken. Und es war definitiv eine Aufzählung, wie es auch sinngemäß aus dem Satz hervorgegangen ist. Also wenn jetzt niemand was sagen möchte, dann würde ich die Chance einfach nochmal ergreifen. Und zwar, glaube ich, muss man sich bei der strategischen Einschätzung, welche Gefahr denn jetzt der Rechtspopulismus darstellt, muss man sich, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer angucken, welche Funktion oder welches Angebot er innerhalb des globalisierten Kapitalismus macht. Und insofern ist es gar keine abstrakte theoretische Fragestellung, sondern eine, die unmittelbar auf die Praxis durchschlägt oder zumindest durchschlagen sollte. Und da würde ich dir halb recht geben und halb widersprechen. Einerseits, klar, sind diese Rechte erkämpft. Es ist aber nicht so, das hast du auch nicht gesagt, aber das ist, glaube ich, in der Linken relativ weit verbreitet, dass es eine Einschätzung gibt, als würde die Antifa oder die Linke den Staat so ein bisschen vor sich hertreiben oder gerade noch davon abhalten, faschistisch zu werden oder rechtspopulistisch oder also in dem Sinne eher in die autoritärere Richtung noch zu tendieren. Ich würde sagen, das ist die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass es im Moment, und das erklärt auch die ernst gemeinte Ablehnung von CDU bis DGB gegenüber diesem Versuch in Köln, da so einen großen Event für die Rechtspopulisten durchzuziehen, daran liegt, dass letztendlich das Konzept, was gerade sich als das erfolgreichste erwiesen hat, nämlich ein noch demokratisch regulierter neoliberaler Kapitalismus, der auf ein Maximum an Flexibilität setzt, dass das im Moment das erfolgreichste Konzept ist. Und insofern die trotz dem aufgepimpten Rassismus, der als Kulturalismus daherkommt, dieser Bezug auf ewig gestrige Ideen der Rechtspopulisten da einfach störend wirken. Insofern ist es also nicht so, dass der Widerstand der CDU jetzt nur eine Standort-Image-Aktion ist oder irgendwie nicht so richtig ernst gemeint ist, sondern diese Ablehnung ist durchaus ernst gemeint. Allerdings nicht, weil es sich jetzt auf einmal bei dem Oberbürgermeister von Köln um einen ausgewiesenen Menschenfreund handelt, sondern weil das aktuelle Konzept, wie man am erfolgreichsten kapitalistisch Profit akkumuliert und wie man eben den Wettbewerb erfolgreich auch im internationalen Maßstab organisiert, eben eins ist, was auf Flexibilität maßgeblich beruht. Und insofern, glaube ich, darf man einfach diese Gegnerschaft der staatstragenden Parteien nicht falsch einschätzen. Man darf sie allerdings auch nicht so falsch einschätzen, dass man daraus einen Automatismus macht und sagt, naja, wir können jetzt ausschlafen gegen rechts, weil letztendlich haben CDU und SPD ohnehin das größte Eigeninteresse daran, die Rechtspopulisten zu bekämpfen. Aus unserer Perspektive ist es eher so, dass die Rechtspopulisten ein Angebot machen, wie mit Krisentendenzen umzugehen ist. Im Moment erreicht dieses Angebot nur einen kleinen Teil der Bevölkerung, der zu großen Teilen eben in dieser globalisierten Kapitalismus nicht unbedingt zu den Gewinnern gehört. Und insofern ist es also jetzt kein Plädoyer dafür zu sagen, okay, man sollte das dem Staat überlassen, aber schon eins dafür, dass man die Begründung, warum von staatlicher Seite das sich im Moment vollkommen gegen die Rechtspopulisten wendet, obwohl das in der Politik, die gemacht wird, ja gar nicht so groß unterschiedlich ist. Also wenn man sich den staatlichen Rassismus zumindest anguckt, warum es da so trotzdem so eine krasse Ablehnung gibt gegenüber den Rechtspopulisten im Moment noch. Okay, wir haben noch zwei Publikumsfragen. Moment, ich geh mal kurz nach hinten. So eine ganze Frage wie das, was da jetzt in Köln passiert mit diesen rechten Nazis, muss man in Zusammenhang stellen. Und ihr redet da vom neoliberalistischen, globalisierten Kapitalismus und so weiter. Ich glaube, man kann das überhaupt nicht verstehen, was da Vertriebskräfte am Werke sind, wenn man nicht versteht, dass es ja unter diesen kapitalistischen Staaten eine verschärfte Konkurrenz gibt und in Wirklichkeit gibt es die Kriegsvorbereitung. Jetzt weiß man nicht, wie der Krieg wer gegen wen oder so, aber ich weiß eins, das ist nicht irgendein Weltkapitalismus, das ist nicht irgendwie eine chinesische Mauer zum Ersten und Zweiten Weltkrieg, sondern da gibt es immer noch imperialistische Großmächte. Jede von denen will vorne sein. Ja, USA, Deutschland, Frankreich, England, vor allem mal zu nennen. Und Deutschland will natürlich diese Geschichte nach 45 auswetzen und ist ganz fett geworden in den letzten Jahren. Das heißt doch immer UN-Sicherheitsgrad und Deutschland und so weiter. Also da gibt es einen ganz tiefen außenpolitischen Konflikt, der Richtung Krieg treibt. Und wenn Deutschland Krieg führt in Afghanistan, in Kosovo, haben sie 1999 bombardiert, Jugoslawien bombardiert. Diese verschärfte Kriegspolitik führt dazu, dass es überhaupt letztendlich nicht einen gesamteuropäischen Journalismus gibt. Das ist immer für jede Seite ein Mittel zum Zweck, letztendlich ihr eigenes Ding durchzusetzen. Ja? Insofern ist dieser deutsche Aspekt, dieser deutsche Rassismus, der deutsche Chauvinismus, ja, für uns hier das Maßgebliche, weil, wenn sich das verschärft, man sagt, der Franzose gönnt uns nichts, der Engländer gönnt uns nichts, dann geht es gegen diese Länder genauso los. Und dann ist natürlich der klassische deutsche Überlegenheits- am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Das machen wir eh alles besser als Amerikaner, würden wir viel geschickter machen. So. Unser Ding. Und das löst ihr so raus aus der Diskussion, dass es darum eigentlich auch geht. Und das sagen die klassischen Nazis, die gar nicht so einflussreich sind, wie ihr denkt oder es jetzt hinstellt, sprechen das auch schon ganz offen aus. Die sagen, wir machen keinen Krieg für andere, wir machen kein Blut für Amerika, sondern für Deutschland. Ja, und das ist irgendwie ein ganz massiver Hintergrund, den man da einbeziehen muss. Und das kann man nicht immer mit Globalisierungsgeschwätz übertünchen. Ja? Es gibt hier einen deutschen Imperialismus und der ist unser Hauptfeind und der bereitet einen Krieg vor und da hat er seine verschiedenen Truppen, die Bevölkerung drauf einzuschwören. Davon habe ich noch nichts gehört. Okay, vielen Dank für diese Meinung. Ich habe tatsächlich nur eine Frage und zwar, ich habe an den Genossen Christian von der Northeast Antifa, du hast, das hatte ich mir so jetzt aufgeschrieben, du hattest gesagt, dass die Religionsausübung ein Recht wäre, ein Menschenrecht, ich glaube, du warst das, oder dein Kollege, ein Recht wäre, was man erkämpft und was erkämpft werden musste. Und ich hatte bis jetzt eigentlich immer das Gegenteil gedacht. Und das war auch hier so in der Diskussion bei den bisherigen Veranstaltungen immer so argumentiert worden, dass man eigentlich dann erkämpfen musste, das Recht an keine Religion glauben zu müssen und religionsfrei zu sein. Und dass es nicht die Aufgabe der Linken in erster Linie ist, sozusagen die Menschenrechte, wenn man sich mit Menschenrechten und demokratischen Rechten und deren Verteidigung auseinandersetzt, sozusagen sowas an die Spitze zu setzen. Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht habe ich es auch irgendwie, vielleicht hast du es noch nur zu kurz gesagt. Kann ich dazu gleich antworten? Ja, das war's schon. Okay. Also das Recht auf freie Religionsausübung als emanzipatives Recht ist natürlich das Recht, was im Kapitalismus erkämpft worden ist und auch in der UN-Charta dann festgelegt worden ist und aus einem bestimmten historischen Kontext heraus geschehen ist, besonders halt aus einem christlich-abendländischen Kontext heraus. Im Folge der spanischen Inquisition war es halt nie gegeben, ein Recht auf freie Religionsausübung, egal welcher Religion, es wirklich ausüben zu können. Wir pflegen den schönen Spruch bei uns, auch im antirassistischen Heinersdorf-Bündnis, halt das Recht auf Religionsausübung und das Recht der Freiheit von der Religion. Also wir verstehen uns selber auch als Atheisten und daher haben wir keinen positiven Bezug zu Religion, weil Religion für uns immer eine Form oder in den allermeisten Fällen, sage ich jetzt pauschal, eine Form von Unterdrückung und Herrschaft auch darstellt. Und daher können wir einfach keinen positiven Bezug darauf nehmen. Und das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Ich würd das halt an der Stelle nochmal ergänzen. Also es ist halt einfach in anderen, also es hat sich bei uns diese Auseinandersetzung ganz konkret am Thema in Heinersdorf halt entwickelt. Und wir haben einfach ganz konkret das Problem, dass halt einfach nicht die Zivilgesellschaft halt dann da ist, die halt irgendwie, wie sie halt hier einfach massiv präsent ist, die sich dann halt hinstellt und sich halt schützend vor Muslime stellt. Wer irgendwie den Vortrag von uns angehört hat, wird auch halt sehen, dass wir haben halt auch Kontakt zu einer Muslima, die halt auch dort explizit bedroht wurde und so. Und aus meinem linksradikalen Selbstverständnis hätte ich mir vor anderthalb Jahren nicht vorstellen können, dass wir sowas halt mal sagen müssen. Aber in Heinersdorf ist es halt es ist wirklich halt ein Problem, dass irgendwie, werden die Leute deswegen bedroht, weil sie Moslems sind. Und es gibt keinen weiter, der sich halt, hinstellen würde und sagen würde, lass die Finger von denen. Also wir haben nicht den Luxus, halt genügend Bündnispartnerinnen zu haben, die halt diese Rolle, wie sie halt die Zivilgesellschaft übernimmt, halt eben sich zum Beispiel für sozusagen, ja, für die Freiheit der Religion oder so einzusetzen. So. Es ist halt traurig, aber unter diesem Druck, den wir dort stehen, sind wir echt in diese Rolle manchmal einfach gezwungen, auch wenn uns das manchmal echt nicht liegt. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem pragmatischen Antifaschismus, der natürlich auch einen pragmatischen Antirassismus auch beinhaltet. Und das ist das, wo er sich dann in der Form auch artikuliert in unserer praktischen Arbeit. Also es ist halt irgendwie sehr einfach, immer aus der Vogelperspektive auf bestimmte Sachen zu gucken und dann zu sagen, also die Analyse kann ich ja nicht teilen und es ist ja total flach, wenn man einfach nicht unter wirklich so fiesen Bedingungen irgendwie halt politisch arbeiten muss, wo halt 2500 Rassisten in binnen einer Woche mobilisiert werden und so eine fiese Mischung aus CDU, Nazis und NPD und Bürgern und IPAP da irgendwie halt durch Heinersdorf marschiert. Ja. Du hast einfach da keine Chance. Das ist einfach. Es sind noch ein paar Publikumsfragen. Wolltest du direkt da antworten? Oder? Ja, ich würde es nur ergänzen. Also ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin versucht habe, mit Antifa-Dilemma irgendwie greifbar zu machen. Also es ist ja genau das Problem, dass man damit nicht nur etwas verteidigt, also diese Grundbedingungen, gleiche Rechte für alle, in diesem Sinne auch Religionsfreiheit für alle und die Möglichkeit zur Freiheit von Religion für alle. Damit verteidigt man ja nicht nur etwas, was großartig erkämpft worden ist, sondern gleichzeitig verteidigt man etwas, was eine unheimlich wichtige Funktion innerhalb des Kapitalismus ausführt und was in diesem Sinne halt jetzt nichts ist, wo man im Sinne von wir weiten diese Rechte immer weiter aus und nehmen dieses bürgerliche Gleichheitsversprechen so lange ernst, bis wir dann irgendwann im Kommunismus angekommen sind. Ich glaube, so funktioniert es nicht, sondern der Witz ist eher, dass man sich diesem Dilemma in der Praxis stellen muss, dass man dann auf einmal dasteht und die bürgerliche Gesellschaft gegen sich selbst verteidigt, weil es offensichtlich in ihren eigenen Reihen genug Leute gibt, die das für nicht so wichtig halten. Aber das ist grundsätzlich das Problem des Antifaschismus. Und nur ganz kurz einen Hinweis noch zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich finde es unheimlich sympathisch, Deutschland und den Deutschen alles zuzutrauen. Ich glaube aber, dass das nicht im luftleeren Raum stattfinden kann. Und das ist gemessen. Und insofern würde ich sagen, da ist das Geschwätz das Globalisierungsgeschwätz eben nicht nur Geschwätz, wenn man sich die Internationalisierung des Kapitals anguckt, die Internationalisierung auch der Staatsapparate, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass die Bundesrepublik in den nächsten 30 Jahren in Luxemburg einmarschiert. Ich glaube eher, dass es zu weiteren kriegerischen und mörderischen Konflikten kommen wird, aber dass sie sich wahrscheinlich eher in einem größeren Maßstab abspielen und dass man vielleicht das schnell aus dem Auge verliert, wenn man in diesen alten Analysekategorien bleibt, weil es halt ja auch so moralisch unheimlich richtig ist, immer mit dem Finger auf Deutschland zu zeigen. Das Problem ist nur, dass Deutschland sich inzwischen derartig europäisiert hat, dass man es damit wahrscheinlich nicht so richtig zu fassen kriegt. Okay, vielen Dank. Ich wollte nochmal noch darauf hinweisen, dass die Fragen jetzt konkret zur Analyse des Rechtspopulismus sein sollten und später dann die allgemeinpolitischen Fragen dann nochmal geklärt werden können. Ja, es ist ja vorhin schon angeklungen, unter anderem von dem Referenten des ums ganze Bündnis, ist das Wort antideutsch gefallen. Und auch die Referenten der Nähe haben dazu was gesagt. Ich weiß nicht, ob der Referent von der IL was gesagt hat, weil ich da noch nicht da war. Aber ich wollte eigentlich wissen von euch, wie ihr die Situation einschätzt, dass auch Teile sich links nennender Menschen oder Medien, also Institutionen oder Strukturen, die sich halt früher oder immer noch emanzipatorische Werte auf die Fahnen schreiben, dazu gekommen sind, eben soziale Konflikte zu kulturalisieren, eben auch eine Schiene zu fahren, die für uns so nicht akzeptabel ist, jedenfalls für mich so nicht. Wie kann diesem Trend entgegengesteuert werden? Seht ihr das auch so, dass es eine Gefahr ist, die eigentlich gar nicht so weit weg von den rechtspopulistischen Menschen, Vereinigungen à la Pro Köln ist oder sind? Und ich hätte gern von jedem da eine Einschätzung zu, ob das, wie das verhindert werden kann oder wie ihr die Situation seht. Wollt ihr direkt antworten? Kurz? Oder erstmal die Fragen sammeln? Ich sag mal was, oder? Okay, wir sammeln ein bisschen, ne? Ich sag auch mal was. Okay, sag mal was. Hört ihr mich noch? Irgendwie klappt das? Ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich nicht unbedingt eins der Kulturalisierung, sondern der unterschwelligen Gleichsetzung. Was wir bei diesen Debatten um Migration, Integration, Islam, Kulturkreise und so weiter in den öffentlichen Medien sehr häufig haben, ist, eine zuspitzende Gleichsetzung, wie auch, glaube ich, etliche Gruppen hier in den Aufrufen zu der aktuellen Anti-Islamisierungskonferenz, zu den Protesten dagegen geschrieben haben, nämlich der einer Religionszugehörigkeit, Islam, mit einer politischen reaktionären Strömung, dem Islamismus, und das gleichgesetzt wird mit Zuwanderung, mit Migration und somit die Integrationsfrage in Anführungszeichen, sprich das Recht, hier leben zu dürfen, was ja eigentlich gemeint ist, verneint wird. Und dass diese Gleichsetzung sozusagen ist in den Debatten so wirkungsmächtig, dass sich das tatsächlich durch breite politische Kreise zieht und quasi auch in der Linken, Ex-Linken, ehemals Linken und bei den Antideutschen ist Recht angekommen ist, glaube ich. Ein vernünftiger Ansatz wäre unserer Meinung nach tatsächlich auszudifferenzieren, zu schauen in muslimische Communities, was gibt es da tatsächlich, was gibt es für reaktionäre Formierungen, was für fortschrittliche Kräfte, wie sieht da der soziale, der geschichtliche Kontext aus, was gibt es da überhaupt für Ansprechpartner, auch für eine Linke, für eine Linksradikale, für eine antirassistische Bewegung, und danach viel eher zu suchen, um in Kommunikation auch zu treten. Ist ja nicht, gerade für die bundesdeutsche Antifa-Szene, ist es ja typisch sozusagen weiß, männlich und heterosexuell daherzukommen. Ich glaube, dass man da, ich halte es für die Aufgabe der Linken oder der radikalen Linken, dort im breitesten Sinne Angebote zu schaffen. Von Beispiel Düsseldorf, wir haben einen Verein gegründet, der ganz klassische Lobby, migrantische Lobbyarbeit macht. von Rechtsberatung, von medizinischer Unterstützung für Illegale bis hin zu Beratungen im Punkto Arbeitsrecht, Wohnungssuche etc. pp. Und diesen Verein tatsächlich dort platziert mit einem eigenen Lokal in einem Viertel, was Pro Köln wahrscheinlich als Problemviertel erkennen würde, wenn sie denn in Düsseldorf und wahrscheinlich dort häufiger aufmarschieren würde. Das heißt, für uns in gesellschaftlichen Bereichen, dass es Sinn macht, in gesellschaftlichen Bereichen und Gegenden quasi präsent zu sein mit einem linken Position, mit einem linksradikalen Angebot, auch fernab von so zivilgesellschaftlichen Diskursen, sage ich mal. Okay, vielen Dank. Es gibt noch ein paar Fragen vom Publikum noch. Ja, ganz kurz, außer dass es die Antideutschen nicht gibt und dass es da schon seit Jahren ein Hauen und Stechen untereinander gibt und eine Atomisierung und ich auch mit Antideutschen nichts am Hut habe, aber auf Differenzierung Wert lege, weil es gerade um Religionsfreiheit und Religion... Was? Ja, gut. Entschuldigung. Weshalb ich mich gemeldet hatte, war halt dieser Begriff Religionsfreiheit. Gerade vorhin, da fiel mir ein, als ich bei den drei Panels mit Köln, Frankfurt, Berlin, oben Frankfurt war, habe ich Berlin nicht teilgenommen, aber soweit ich mitgekriegt habe, ist das passiert, was auch in Berlin passiert ist. Schweinefleisch macht schwul, von der Ahmadiyya-Jugend wurde nicht thematisiert. Nee, ist okay, lass ihn mal aussprechen. Entschuldigung, okay. Entschuldigung, aber es... Ja, gut, schon okay. Es ist schon okay. Ich würde da vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen. Eine Sekunde nur. Also wir sind hier nicht die westlichen Werteverteidiger oder die Verteidiger bürgerlicher und kapitalistischer Glücks- und Heilversprechen. Also wie gesagt, unsere Ansichten über die Freiheit von der Religion und für die Religion kommt halt aus den praktischen Erfahrungen, diesem puren Pragmatismus, den wir dort aus der soziokulturellen Basis halt in Heinersdorf jeden Tag erfahren und aus unserer politischen Arbeit kennen. Und somit sprechen wir uns, denke ich, sehr deutlich halt gegen die Politik aus, die der Rechtspopulismus gerade aktuell in Deutschland und vor allem halt bei uns in Berlin fährt, nämlich soziale Fragen zu kulturalisieren und antimuslimischen Rassismus zu propagieren. Also okay, ich habe noch den Vorschlag, es sind jetzt ja einige Fragen aufgekommen, die sich halt schon mehr Richtung Islam und radikale Linke bewegen. Ich fände es gut, wenn diese Sachen, die nicht mit Rechtspopulismus zu tun haben, wenn wir die einfach nachher in die Diskussion schieben. Genau. Weil dann würde ich nämlich auch auf den Genossen vom UG später antworten. Und okay, da war noch eine Frage von da hinten noch. Meine bezieht sich aber auch auf die Religion. Okay, dann würde das verlegen. Okay. Sind sonst noch welche Fragen zu dem Thema, was gerade angesetzt ist? Keine konkreten Fragen? Okay. Dann können wir weiter zum interessanteren Thema anscheinend voranschreiten. Das wäre das Thema Islam bzw. Islamismuskritik. Ja, somit stellt sich meine erste Frage erstmal an Nea. Also ich fange jetzt mal andersrum wieder an. Ja, gerade wurde ja die Ahmadiyya-Gemeinde erwähnt. Und ja, meine Frage ist halt, wie ihr durch die Erfahrung halt, die ihr mit der Ahmadiyya-Gemeinde gemacht habt, also natürlich habt ihr euch wahrscheinlich damit auseinandergesetzt und ja, somit eine Erfahrung gemacht darüber, wie es da so vonstatten geht. Deswegen frage ich halt, wie ihr ja, diese antimuslimischen Ressentiments, die es in der Gesellschaft gibt, die durch rechte Kräfte instrumentalisiert werden, ja, wie steht ihr zu dieser Instrumentalisierung gegenüber, nachdem ihr halt diese Erfahrung mit der Ahmadiyya-Gemeinde gemacht habt und ob halt ihr eine explizite formulierte Islamkritik nach dieser Auseinandersetzung als nötig erachtet oder nicht? Also, okay. Also für die Leute vorweg, die sich in Heinersdorf nicht auskennen, die Ahmadiyya-Gemeinde, das ist die muslimische Gemeinde, die dort die Moschee dort errichten möchte in Berlin-Heinersdorf. Und sie ist halt eine sehr konservative Gemeinde. So viel jetzt erstmal sozusagen zu den Basics der Gemeinde. Für uns ist zu sagen, dass wir keine Politik machen für die Ahmadiyya-Gemeinde, weder noch für irgendeine andere religiöse Gruppierung oder Partei. Wir fordern halt das Religionsfreiheit, die Religionsfreiheit ein und die Freiheit von der Religion, wie ich bereits gesagt habe. Wir wehren uns halt gegen die Thematisierung sozialer Konflikte, gegen kulturalistische Aufladung und antimuslimische Propagierung Für uns ist es wichtig, eine ausgewogene Religionskritik zu haben. Das schließt natürlich auch die Kritik des islamischen oder des islamistischen, der islamistischen Standpunkte mit ein. Für uns ist es wichtig, immer religiöse Kollektive nicht homogen zu betrachten, sondern da durchaus differenzierte Betrachtungen zu machen. Was uns teilweise fehlt, sind Differenzierungen zwischen Islam und Islamismus. Wir sehen in der Linken und auch in der bürgerlichen Gesellschaft, in den Diskursen auch eine relative gefährliche Homogenisierung dieser religiösen Kollektive. Insofern würde ich gleich überleiten zu meinen Kollegen. Also wir haben zurzeit einfach halt auch keine pragmatische Antwort, wie sich zum Beispiel eine progressive Kritik an der Religion praktisch artikulieren lässt. Es zeigt sich halt in der linken Praxis so, dass halt irgendwie die formulierte Religionskritik meistens sehr geduldiges Papier ist. Es wird halt in Aufrufe eingebracht, auf Podiumsdiskussionen wie denen hier besprochen. Und in der Praxis findet das keine Umsetzung, weil nämlich in der Praxis es halt so aussehen müsste, dass irgendwie zum Beispiel wir in Heinersdorf, also das deutsche Antifas, dann auf die Straße gehen gegen die Moschee. Das ist eine Sache, die wir einfach aus den lokalen Gegebenheiten dort gar nicht machen können, weil wir halt den Akteuren vor Ort damit in die Hände spielen. Und wir wissen, das ist halt ein Widerspruch und wir kommen damit auch mit der radikalen Linken in Berlin immer wieder in Konflikt, weil sie halt dann sagen, ihr seid ja für die Moschee. Aber das sind wir halt nicht. Es ist halt einfach eine Zwickmühle, in der man sich befindet, dass man es zwar thematisiert, aber in der Praxis sozusagen halt eben ausklammert. Und für uns ist es einfach auch so, dass wir denken, dass die Einflussnahme zum Beispiel auf Leute, die so aus der deutschen Gesellschaft kommen, wesentlich mehr möglich ist. Also wie zum Beispiel die Leute von der IPAP irgendwie, um da einzuwirken, als bei den migrantischen Communities, zu denen wir zum Beispiel zurzeit einfach gar keinen Kontakt haben, auch nicht zu diesen muslimischen Communities. Und das wäre halt eben auch eine Frage, die sich halt eine radikale Linke stellen muss. Wie kann man halt in migrantische oder religiöse Communities intervenieren und dort vielleicht auch ein paar Prozesse halt in Gang bringen? Aber wir denken nicht, dass wir zum Beispiel irgendwie die Leute, was wir schaffen, ist zum Beispiel die Aufmärsche der IPAP zu verhindern oder sie zu stören, sie in ihren Bestrebungen zu stören. Aber was wir zum Beispiel nicht schaffen werden, ist, glaube ich, zum Beispiel den Leuten von der Amalia-Gemeinde zum Beispiel zu erklären, ja okay, macht doch mal was anderes, seid doch mal nicht religiös oder so. Also die werden, glaube ich, einen Teufel tun, das halt zu machen. Und deswegen konzentrieren wir uns halt einfach vorwiegend eben auf die rechtspopulistischen Kräfte. So. Okay, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Jetzt gehe ich weiter zu Kock. Meine Frage an euch ist, wie wichtig ist euch denn im Zuge dieses anti-islamischen Kurses vieler rechtspopulistischer Parteien eine Auseinandersetzung mit dem Thema Islam bzw. auch Islamismus halt? Und wie steht ihr denn zu einer explizit formulierten Islamkritik? Für die Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus finden wir eine Islamkritik erstmal nicht so super wichtig. Das hieße nicht, dass bestimmte politische, ideologische Strömungen in der Religion Islam nicht zu kritisieren wären von der linken Seite und ihre politische Wirkungsmächtigkeit in vielen Gegenden der Welt sozusagen nicht zu, von linker Sicht aus zu kritisieren sind, Minimum sozusagen. Jedoch spielt das für eine Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus meiner Meinung nach erstmal nicht die wesentliche Rolle, weil da geht es, ist die Islamkritik in Anführungszeichen nur Vorwand, um rassistische Zuspitzungen gesellschaftlicher Debatten zu formieren, wie ich das eingangs beschrieben habe. Das heißt, bei denen ist das teils Ideologie, teils Taktik sozusagen, welches Themenfeld sie gerade beackern. Pro Köln hat das Ganze, ist sehr wirkungsmächtig bei der Moscheebaudebatte geworden, aber hat das Ganze auch hier bei einer Kampagne gegen den Straßenstrich versucht, hat das gemacht mit vermeintlichen Roma-Klau-Kids am Hauptbahnhof und sowas da an gesellschaftliche Debatten anzudocken. Also es ist relativ austauschbar bei denen, was ihre rassistischen Kampagnen angeht. Deshalb ist das eines von vielen Themen sozusagen, wo man sich auch als Antifa innerlich mit auseinandersetzen muss, was den Rassismus der Rechten angeht sozusagen. An der Islamkritik und an der Religionskritik, wie wir dazu stehen, das versteht sich als radikale Linke von selbst. Wir finden es prima, wenn es in Köln eine antireligiöse Initiative gäbe, die sich dafür einsetzt, hier dieses Riesenbauwerk am Hauptbahnhof zum Beispiel mal ein bisschen runterzuholen oder sowas. Das wird in Düsseldorf wird das sehr, sehr gut ankommen, diese Initiative. Das würden wir auch ganz praktisch, um das Problem der praktischen Religionskritik aufzugreifen, würden wir auch unterstützen wollen. Ich glaube nur, Scherz beiseite, damit kommt man natürlich einer reaktionären Ausformung des Islamismus in muslimischen Gesellschaften nicht bei und in bestimmten Communities ja auch nicht. Ich finde, da tut Analyse und linke Debatte Not und wie ich eben sagte, angefangen von einer Kritik des Antisemitismus in islamischen Gesellschaften, da publizistisch gegen vorzugehen, aufzuklären, wie wir das gemacht haben, bis hin zu antirassistischen Angeboten zu schaffen, wie ich das eben kurz erwähnt habe mit unserem Stadtteilladen da. Das wäre so ein Spannungsfeld sozusagen, in dem sich linke Intervention und Kritik da abspielen sollte, meiner Meinung nach. Ja, vielen Dank. Weil ich denke, ihr wollt uns den Dom nur wegklauen, weil er so schön ist. Okay, dann geht's weiter ums Ganze. Ja, meine Frage an euch ist es, ob es eine emanzipative Islamkritik überhaupt geben kann oder ist eine Kritik in diesen Verhältnissen dazu verdammt, immer in diesen ressentimenthaften Gewässern abzugleiten, die es in der Gesellschaft gibt. Und dazu dann auch eure Position zu der Islamkritik allgemein. Keine Sorge. aber zu der direkten Frage erstmal, also wir glauben, emanzipative Islamkritik mag es geben, wenn man Lust hat, sich in die Koransuren zu versenken oder in Bibelverse, kann man das gerne machen. Aber viel wichtiger ist eine emanzipative Religionskritik. Da sind wir uns, glaube ich, auf dem Podium auch alle einig, dass es da um grundsätzliche Mechanismen geht, die in einer kapitalistischen Gesellschaft halt Religion ausmachen, wo man Religion in einer kapitalistischen Funktion analysieren muss und wo man einen ganz wichtigen Unterschied machen muss, die Genossen von der Nähe haben es ja schon angesprochen, zwischen Islam und Islamismus, und zwar Islam als eine Religion, die als solches Ziel und Gegenstand von Religionskritik sein muss und Islamismus als eine reaktionäre politische Bewegung, die man auch so bekämpfen muss. Und jetzt wird es vielleicht endlich spannend, weil ihr jetzt diejenigen seid, liebe Genossen von der IL, die auf einmal hier nur theoretisieren wollen und mit der Praxis nichts zu tun haben wollen. Normalerweise ist das ja immer unsere Aufgabe, weil wir glauben, dass es damit nicht getan ist und dass man letztendlich den Islamismus als politische Bewegung nicht ernst nimmt, wenn man ihm so zum Gegenstand von lass mal drüber reden macht. Damit ist nicht gesagt, dass wir den Plan hätten, wie man angesichts des staatlichen Rassismus, und da würde ich dir total zustimmen, also dieser Ausgrenzung von Migranten, die mit einer Selbstkulturalisierung dann auch einhergeht und die sicherlich nicht unwichtig ist für das Erstarken oder für die Erklärung islamistischer Bestrebungen in Deutschland, dass das eine Seite der Medaille ist, aber man nimmt es nicht ernst, wenn man es darauf reduziert, also den Kampf gegen den Islamismus zu so einem theoretischen Ding macht. Und was da vorhin schon bei dir anklang mit der Lobbyarbeit für Migranten, das ist total gut. Das hat aber doch mit dem Kampf gegen Islamismus nur über vier Ecken was zu tun. Also sonst sind wir auf dem logischen Niveau zumindest darüber zu reden, dass man zum Kampf gegen die NPD eigentlich nur mehr Arbeitsplätze schaffen muss. Und damit nimmt man deren ideologisches Projekt genauso wenig ernst, wie man den Islamismus ernst nimmt, wenn man das so aufzieht, dass es sich dabei eben nicht nur um ein Problem im Kontext der Migration, sondern auch in diesem Kontext handelt. Sieht man doch schon daran, dass es eine steigende Anzahl von Konvertiten gibt, die so richtig originär Bio-Deutsche sind, die sich offensichtlich mit dem ideologischen Konzept des Islamismus sehr gut anfreunden können und so gewisse Überschneidungen, die es ja dann auch ideologischerweise gibt von, das, also kennen hier sicherlich alle die Treffen zwischen NPD und Hizb ut-Tahrir oder wie sie heißen und die unterschiedlichen Bezugnahmen im Konzept des Ethnopluralismus aufeinander, sprechen doch dafür, dass man das als politische Bewegung ernst nehmen und bekämpfen muss. Und dass man eben halt nicht so einer, auch keiner positiven Kulturalisierung auf den Leim gehen darf, die sich dann hinstellt und sagt, naja, es ist doch nicht so schlimm, ist doch nicht so ernst gemeint, den Leuten geht es doch schlecht, sicherlich geht es vielen von denen schlecht, aber damit nimmt man sie ja dann letztendlich auch nicht ernst und niemand, und die Frage, finde ich, ist sehr, sehr deutlich und sehr gut in dem Artikel von Klaus Blees, glaube ich, formuliert in der aktuellen Jungle World, auch Ausgrenzung erklärt nicht, warum man sich einem reaktionären politischen Konzept zuwendet und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, mit dem man da umgehen muss. Gleichwohl würden auch wir sagen, ist die Forderung nach gleichen Rechten, so widersprüchlich sie als Kommunist ist, als Kommunistin, eine, die man notwendig mitthematisieren muss. Und wir denken, dass das aber innerhalb dieser Praxis gegen Islamismus gar kein Widerspruch sein muss, weil wir ja auch gegen Nazis kämpfen können, ohne zu fordern, dass man sie nach Sachsen abschieben soll. Also dass es da eigentlich gar nicht darum geht, ihnen irgendwelche Bürgerrechte abzuerkennen, sondern da geht es darum, sie als politische Subjekte ernst zu nehmen und zu bekämpfen. Und das gilt für deutsche Islamisten wie für türkische oder sonst welche. Aber natürlich ist das immer noch nicht die perfekte Praxis. Aber es gab ja schon Gehversuche in diese Richtung. Also eine Gruppe aus uns Ganze oder eine Nachfolge, ein viertes Spaltungsprodukt einer Gruppe, die eine Broschüre mal rausgebracht hat, Kritik und Praxis Berlin zum Islamismus, hat da ja schon analytisch einiges versucht vorzulegen. Und auch von der Praxis her gab es in Berlin ja Gehversuche in die Richtung, am Malkutztag was zu machen. Und auch das wäre nochmal so ein Hinweis für die Ungleichbehandlung und vielleicht so eine positive und genauso falsche Kulturalisierung innerhalb der antifaschistischen Linken, dass man tatsächlich weiß, welcher Nazi sich gerade wieder einen Flashtunnel hat stechen lassen, man aber nicht mitkriegt, und das ist jetzt nur fürs Rhein-Main-Gebiet gesprochen, das wird man aber sicherlich überall anders auch finden, offensichtlich die Antifa nicht mitkriegt, wenn sich 20 Kilometer weiter wie in Bad Orb, das ist so ein halber Vorort von Frankfurt, regelmäßig ein Ableger der Deutschen Muslimbruderschaft, eine Jugendorganisation mit mehreren tausend Leuten trifft. Und das kriegt niemand mit, weil man zu sehr auf die Ohren von irgendwelchen Nazikadern fixiert ist. Und ich glaube, da wäre halt dann der Punkt tatsächlich, und das ist ein bester Beweis auch dafür, dass es, glaube ich, nicht so weit her ist mit der strategischen Bestimmung des eigenen Antifaschismus, sondern dass es doch noch sehr reflexhaft oft gemacht wird. Das macht den Kampf gegen Nazis gar nicht falsch, sondern fügt dem einfach nur eine neue Aufgabe hinzu. Und ich finde, darüber müsste man dann diskutieren. Danke. Die Genossen aus Näher, von Näher wollen antworten. Ja. Genau, also es ist halt so, um sich vielleicht ein bisschen genauer zu informieren, könnt ihr auf unsere Seite ja mal gehen, heinersdorf.tk, da gibt es halt auch ein paar Texte genau zu diesem Themenkomplex. Und wir haben zum Beispiel bei uns irgendwie uns dafür, würde ich mich halt auch dem Genossen vom Ganze anschließen, uns dafür entschieden, halt lieber eine, also lieber uns halt generell mit Religion auseinanderzusetzen, weil eben gerade diese alleinige Fixierung auf den Islam einfach dann halt auch tendenziös ist. So. Und an sich ist es halt auch irgendwie für die eigene Weiterbildung auch ganz interessant, sich mit Religionen irgendwie auseinanderzusetzen, weil nämlich auch ein Großteil der Sachen, wie wir halt irgendwie uns heute verhalten, viele Fehler oder so Sachen, die wir halt tun oder auch Sachen, die wir vielleicht richtig machen, also auch die kulturprägend für unsere Kulturkreise sind, aus dieser Religion stammen. Also es ist halt auch als politischer Mensch sinnvoll, sich halt mit mehreren Religionen auch zu beschäftigen. Nicht nur mit dem Islam. Und da zeigt sich auch zum Beispiel bei unseren Erfahrungen halt, dass die Leute, die halt eben so immer fundamental drauf pochen, nur den Islam zu kritisieren, meistens auch immer noch irgendwas mit einem Schilde führen. Ja, sei es halt, dass sie eben Teil der evangelischen Pfarrgemeinde Heinersdorf sind, dass sie halt ein CDU-Parteibuch in der Tasche haben oder einfach Moslems nicht leiden können, weil die halt anders sind als die anderen Kinder. Das Zweite ist halt irgendwie das, dass wir eben an der Stelle eben auch sehen, dass eben immer hervorgehoben wird, welche reaktionären Tendenzen der Islamismus bzw. der Islam generell, da wird ja immer nicht unbedingt unterschieden, in sich birgt. Und aber dann irgendwie so zum Beispiel so diese Ehrenmorddebatte, die gab es halt in Berlin relativ krass vor einiger Zeit, da wird total vergessen, dass irgendwie das, was halt irgendwie im Islam irgendwie als Ehrenmord gekennzeichnet ist, in Deutschland einfach nur Familiendrama heißt. Das sehen wir jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlägt. Und genauso auch die Forderung halt der NPD, kriminelle Ausländer abzuschieben, irgendwie stört keinen, ist normal, weil die sind kriminell, aber keiner kommt auf die Idee, irgendwie halt Deutsche abzuschieben, wenn sie mal jemand abgezogen haben. Also fänden wir halt schon wichtig, dann lieber irgendwie sich mit Religion explizit auseinanderzusetzen und nicht irgendwie nur mit einem Teil dieser Weltreligion. Ja, die Idee mit dem Allkurztag hast du mir vorweggenommen, die stand auch auf meiner Liste. Wäre halt eine Möglichkeit. Zeigt sich auch in anderen Bereichen, dass irgendwie halt die Linke irgendwie gerade bei den Grauen Wölfen überhaupt keinen Plan hat, was da halt geht. Es wird halt in Texten vorwiegend irgendwie aus ganz altem Material zitiert und eher historisch argumentiert. Und gerade die Ausschreitung irgendwie Anfang des Jahres in Berlin Ende des Jahres? Auf jeden Fall gab es halt in Berlin richtig krasse Ausschreitungen gegen halt kurdische Moscheen und linke Kulturvereine. Das hat halt auch gezeigt, wie wenig Ahnung der deutsche Teil der Antifa-Bewegung überhaupt von migrantischen Strukturen hat, egal wie sie sich politisch gerieren. Und ansonsten haben wir uns inhaltlich zum Beispiel mit den reaktionären Teilen des Islam in der Hinsicht halt beschäftigt, dass wir zum Beispiel eben auch nochmal die Verknüpfung zwischen NPD und islamischen Fundamentalisten halt offengelegt haben, die Beteiligung halt von NPD-Kadern irgendwie an der Holocaust-Konferenz von Ahmadinejad. Ich greife jetzt einen Punkt vor, der halt eben später noch erwähnt wird. Wir denken halt selber, dass irgendwie der kulturalistische Rassismus, der sich auf den Islam beschränkt, einerseits von der deutschen Regierung natürlich negiert wird. Also die wollen den halt manchmal einfach gar nicht haben, wenn es zum Beispiel irgendwie darum geht, halt Geschäfte mit dem Iran zu machen. Also Deutschland ist halt einer der stärksten Handelspartner des Irans. In Siegen werden zum Beispiel halt Uranzentrifugen halt für den Iran hergestellt, weil halt auch ein pragmatischer Ansatz wäre, da halt was zu machen, wenn es denn nicht schon andere Leute vor uns gemacht haben. Und ich habe den Faden verloren. Ja. Also wie gesagt, wir denken halt, dass das halt irgendwie Möglichkeiten sind, da auch halt anzusetzen. Und ansonsten denken wir, dass es halt wichtig ist, zum Beispiel so eine Aufklärungsarbeit einfach auch generell zu betreiben und irgendwie auch so den Antisemitismus irgendwie hervorzuheben, der zum Beispiel gerade im Iran halt krass krassiert. So. Und für mich bedarf es da irgendwie keiner grundlegenden Auseinandersetzung irgendwie halt mit Religion oder so. Also wenn diese Leute halt Antisemiten sind, wenn sie wenn Leute irgendwie halt einfach Menschen mit Füßen treten, egal welcher Religion oder welcher sexuellen Orientierung sie angehören, dann sind diese Leute für mich Arschlöcher und dann muss ich sie bekämpfen. Und deswegen sprechen die ganzen Fakten, die auch in der Diskussion um den Iran immer wieder auftauchen, eigentlich für sich. Und mir ist es halt total egal, ob die halt irgendwie an den Islam glauben oder an ein Stück Seife. Okay, vielen Dank. Bevor ich wieder an das Publikum weitergebe, würde ich nochmal daran erinnern, wichtig für diese Diskussion ist, dass die polemischen Aussagen eher für die Party danach aufbewahrt werden sollten. Und ja, ich gehe mal weiter. Gut, Punkt 1 war jetzt nochmal das, was ich vorhin versucht hatte zu sagen mit den Ahmadiyyas, dass sowohl auf der Veranstaltung von Gruppe Soziale Kämpfe in Berlin sie zwar Podiumsveranstaltungen hatten mit zwei Referentinnen, aber genau das ausgeklammert haben, den Skandal unter anderem dem einen mit Schweinefleisch macht schwul von der Ahmadiyya-Jugend und auch Hayatullah Hübsch nicht thematisiert haben, den Alt-68er Pop-Literaten und wie bitte? Wenn du den Namen besser aussprechen kannst, kannst du das ja dann gleich nochmal erklären. Jedenfalls, man kann sich auch seine Videos im Netz angucken und so weiter. Er hat der Deutschen Stimme ein Interview gegeben, der Jungen Freiheit und Hier und Jetzt, dem Jungmagazin der NPD. Wer hat dieses Interview gegeben? Ich glaube, Hayatullah Hübsch, der Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde lange Jahre lang. Der Ex-Sprecher, das wird immer betont, dass er jetzt nicht mehr der Star ist. Das ist halt auch, die Webseite ist auch gelöscht mit dem Text. Also der Text von wegen Schweinefleisch macht schwul, die Ruder dann immer zurück, fressen Kreide. Und das ist das Schöne, das dazu. Gut, jetzt ganz kurz noch. Dann Al-Quds-Tag, ja. Wenn ich jetzt seit Jahren mich beim Al-Quds-Tag vor Ort befinde und auch von den Israel-Fahrern genervt bin, nichtsdestotrotz, wenn ich dann zweimal den Termin zum Stressfaktor schicke und der wird nicht reingenommen. Wir sind bewusst, nicht irgendwie die Pressesprecher des Stressfaktors, mein bewusst Freund. Bewusst nicht reingenommen wird. Ganz, das ist halt linke Politik in Berlin. Da wird einfach eine Thematik, die jetzt das Spiel... Ist gut, Stefan, ist gut. So, und dann, gut, wenn du meinst, jetzt... Dann geht es jetzt noch um die andere Geschichte, die Klaus in dem Artikel geschrieben hat, den Max so schön noch Bezug genommen hat als Ergänzung. Der Zentralrat der Muslime, bevor er sich gegründet hat, gab es in Berlin eine Veranstaltung von der Annemarie-Schimmel-Stiftung, 2 Tage lang ausgerichtet, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie. Da war Begir Al-Bora da, da war Ayub Köhler da, da war Lamad da, da war die gesamte Elite sämtlicher islamischen Vertreter, kurz bevor ihrer Vereinigung. Und das war eine Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie. Und das hat Klaus auch in seinem Artikel wunderbar ausgeführt, dass diese verschiedenen Religionsgemeinschaften gemeinsam gegen Säkularisierung, gegen Aufklärung, gegen Religionskritik sich verbünden. Und das ist eine Debatte, da muss es einfach eine radikale Religionskritik geben, die weiter darüber hinausgeht, außer zu sagen, ja gut, wir hätten gerne den Kölner Dom weg und der Meißner ist ein Arschloch. Das muss einfach auch passieren und nicht irgendwie immer nur gesagt werden, wie gestern, das sehen wir auch so. Wie gestern und vorgestern, wenn Leute eine Islamkritik machen, dann immer gesagt wird, da müsste aber erstmal eine Religionskritik oder eine christliche Kritik machen. Stopp den Irren, bevor er durchdreht. Was? Okay, also ich möchte mich dazu nochmal äußern. Sorry, also erstmal ausreden lassen und dann können wir weitermachen. Ich bin jetzt fertig. Ich wollte nur sagen, bei den Antipapst-Protesten und so weiter, bei den religionskritischen Veranstaltungen waren wir meistens immer nur 5 oder 10 Leute. Und jetzt erlebe ich hier Leute, die da irgendwie herkommen, die ich jahrelang nicht gesehen habe bei religionskritischen Veranstaltungen und mir einen vom Pferd erzählen wollen, kritisiere erstmal die Kirche. Also da habe ich euch nicht gesehen, ihr Superstars. Okay, vielen Dank. Ja, danke, also. Stefan. Also vorhin kam ja nochmal die Frage auf nach einer Religionskritik, die man halt irgendwie theoretisch sich halt ausdenken kann und dann ist ja auch alles hübsch und wir wollen uns ja auch alle nicht gegenseitig unterdrücken und irgendwie kein Gott unterdrückt uns. Es ist ja alles cool und irgendwie stehe ich auch voll dahinter. Letztendlich denke ich aber, dass irgendwie in der Praxis eine Religionskritik meiner Meinung nach oder auch aus meiner Erfahrung nach überhaupt nicht notwendig ist. Wenn man sich irgendwelche Flächenländer anguckt, so irgendwie MV, irgendwie ein Kaff sonst wo oder Brandenburg anguckt, dann treffen sich die meisten Antifa-Jugendgruppen, die es da gibt, in irgendwelchen jungen Gemeindekellern so. Und dann sage ich, ob die halt irgendwie plänieren und irgendwie ganz pragmatisch Antifa-Arbeit machen in ihrem Dorf und irgendwie am Sonntag irgendwie um 10 in die Kirche gehen, ist mir total egal, solange die halt irgendwie mich damit halt irgendwie nicht weiter zuquatschen. Und ob halt irgendwie jemand in seiner Freizeit irgendwie, keine Ahnung, meine Schuhe anbeten will, weil er die irgendwie geil findet, so, das ist mir auch egal. Es geht meiner Meinung nach einfach nur darum, dass man halt, dass eine Diskriminierung von den Leuten, die glauben wollen, sowie von den Leuten, die nicht glauben wollen, gegenseitig einfach nicht stattfindet und man dann halt einfach Hippies einfach piesig miteinander lebt so und irgendwie weiter vorankommt innerhalb der Gesellschaft. Und da gab es in einer anarchistischen Dokumentation A von 2007 auch einen ganz netten Artikel zu von irgendeinem Autor, dessen Namen ich nicht weiß, aber darum geht's ja nicht, geht ja um Inhalte, gab's halt die These, dass halt gesagt wurde, naja, eine emanzipatorische Religion ist selten, aber möglich, und da wurde dann irgendwie auch ganz nett und eindrücklich belegt, dass halt bestimmte religiöse Strömungen immer auch wieder fortschrittliche Forderungen gebracht haben, also sich halt irgendwie auf die Arbeiterbewegung irgendwie bezogen haben und so weiter und so fort. Und solange es halt keine Diskriminierung oder ähnliche Unterdrückungsmechanismen gibt, so denke ich halt, dass halt irgendwie eine Praxis nicht möglich, also nicht nötig ist. Ja, gut. Ja, ich denke auch, dass eine allgemeine Religionskritik nötig ist, aber es gilt da ja auch zu gewichten. Und ich denke, da ist im Moment der Islam im Verhältnis die Religion, die mit Abstand am gefährlichsten ist als Legitimationsideologie für Gewalt und Unterdrückung. Ich meine, es ist gesagt worden, dass es zu unterscheiden ist zwischen Islamismus und Islam. Also ich möchte das relativieren. Wenn man unter Islamismus, im engeren Sinne den politischen Islam im Gefolge der Muslimbrüderschaft sieht, dann ist diese Unterscheidung tatsächlich zu machen. Wenn man den Begriff Islamismus oder islamischer Fundamentalismus aber ausdehnt auf alle konservativen, reaktionären Spielarten des Islam, die den Koran auch wörtlich verstehen, dann ist damit schon der Mainstream, der dominierende Islam gemeint. Der Islam, also den nicht unbedingt mengenmäßig die meisten Moslems vertreten oder praktizieren, aber der Islam, der von den führenden islamischen Autoritäten verfochten wird und der von den islamischen Staaten auf höchster Ebene vertreten wird. Also das ist nämlich der Islam, der reaktionäre Islam, dieser dominierende Islam. Also ich weise nur hin auf die Kairoer Erklärung der Menschenrechte der Organisation der Islamischen Konferenz, die von 57 islamischen Staaten getragen wird. Tatsächlich gibt es natürlich progressive Bestrebungen im Islam. Ich meine, zu nennen sind die Aleviten, die aber in der Türkei diskriminiert werden, also oft gar nicht als Moslems anerkannt werden. Und es gibt Reformbestrebungen, auch den Koran, den Islam zu historisieren und radikal zu reformieren. Aber diese Leute wie Bassam Tibi etwa sind Außenseiter. Oder jetzt Hüseyin Kotschak in Deutschland, also die versuchen, den Islam zu reformieren, dabei aber auch gleichzeitig den Mainstream-Islam als Moslems massiv angreifen. Teilweise auch als Reform-Moslems selber gegen Moscheebauten argumentieren. Okay, vielen Dank. Also war jetzt hier eben gerade hübsch und dieser Artikel da in dieser einen Zeitung, ich habe den Namen nicht mehr, von Schweinefleisch macht Schuhe, das war eine Jugendgruppe der Ahmadiyya-Gemeinde, die das geschrieben hat. Aber ich verstehe nicht ganz, was das hier soll, dass wir jetzt hier gegeneinander irgendwelche die emanzipativen Werte der Einzelnen, entweder auf der einen Seite der Heinersdorfer Mehrheitsgesellschaft, sprich IPAP, CDU und Bürgermob, aufwiegen gegenüber der konservativen, meinetwegen kann man sie auch reaktionär einschätzen, Ahmadiyya-Gemeinde, oder diese Einschätzung würde ich sogar teilen, aufgrund ihrer konservativen Ausrichtung. Aber darum geht das doch gar nicht, das geht doch total am Punkt vorbei. Ich weiß nicht, was denn so eine Bemerkung soll. So sind wir, sollen ein Co-Referat gehalten werden? Sollen die Referenten reingeritten werden? Will man sagen, was man weiß? Aber es geht doch, und ich glaube, Sie haben auch klargemacht, dass es an dem Punkt vorbeigeht. Es geht um den Punkt, dass jeder, der meinetwegen ein Stück Scheiße anbeten will, sich sein Gotteshaus dahin bauen kann und diesen Glauben praktizieren kann. Das ist nun mal ein Recht, was es auch zu verteidigen gilt. Und das wollte ich nur noch mal betonen. Danke. Also ich kann nachvollziehen, dass ihr in Heinersdorf extrem unter Druck steht und deswegen vielleicht nicht so differenziert zwischen dem Opfer und dem, was es denkt. Aber wenn man ein bisschen nochmal versucht, Abstand zu gewinnen, dann glaube ich, ist es doch klar, dass man, wenn man sich solidarisiert mit einer Muslima, man sich nicht unbedingt auch gleich mit dem, was sie glaubt, solidarisieren muss. Und da eine differenzierte Religionskritik heißt eben auch, dass man die Unterschiede zwischen verschiedenen Religionen zur Kenntnis nimmt. Und es gibt zwei große missionarische Religionen, die also einen aggressiven Charakter haben, Christentum und Islam, wobei eben im Christentum Neues Testament gibt Gottes, was Gottes ist und des Kaisers, was des Kaisers ist, hat eben über 2000 Jahre die Trennung zwischen kirchlicher und weltlicher Herrschaft ermöglicht bis hin zur Aufklärung. ja, dieser Spalt, Gang nach Canossa, Reformation, Renaissance, Aufklärung, also war ein langer Prozess, aber dieser Spalt ist im Neuen Testament angelegt. Im Koran ist dieser Spalt nicht, sondern das ist ein homogener Anspruch vom kleinsten Bettzipfelchen bis zur großen Weltpolitik, alles über Islam und Koran zu regeln. Und das ist ein sehr aggressiver Anspruch, ein totalitärer Anspruch und muss als solcher differenziert kritisiert werden. Und die Schlussfolgerung für die deutsche Gesellschaft wäre erstens Abschaffung, nicht Einführung der Islamkunde, sondern Abschaffung des Religionsunterrichts und Ersetzung durch einen weltanschaulich neutralen Philosophie oder was auch immer, Ethikunterricht. Dann Wegfall der Kirchensteuer. Und drittens auch Wegfall des ganzen Tendenzschutzes für diese kirchlichen, aber auch dann für die muslimischen Arbeitgeber, die Sittengesetze vorschreiben den katholischen, evangelischen und muslimischen Arbeitnehmern. Okay, ich glaube, von euch will jemand antworten. Erstmal näher. Also wie du weißt, gehört ja der Islam zu den drei großen Buchreligionen dieser Erde, zu den Weltreligionen überhaupt. Und was ich nicht ganz verstehe, du machst da eine Hegemonie auf innerhalb des Islams und du weißt, dass der Islam zum Beispiel im Gegensatz zum Christentum keine Amtskirche besitzt. Das wollte ich jetzt hier nochmal kurz anmerken. Ich weiß nicht, woher du dann diesen aggressiven missionarischen Charakter des Islam nimmst, den du pauschal auf eine im feinsten antimuslimischen Rassismus halt und im kulturalistischen sowieso auf diese Etikette Islam aufdrückst. Also das ist mir jetzt gerade nicht ganz klar. Ich gebe dir gleich nochmal das Mikro wegen der Antwort. Also ich würde halt gerne noch was dazu sagen. Also natürlich, wenn einfach zum Beispiel, wir bleiben weiter bei diesem Mädchen nochmal, die halt irgendwie von diesen Rassisten halt bedroht wird, so dann solidarisieren wir uns mit der. Aber wir haben nie behauptet, dass wir irgendwie uns komplett mit deren Religion identifizieren. Es gibt viele Leute, die wir irgendwie aufgrund dessen irgendwie unterstützen oder irgendwie schützen, weil sie halt einfach Opfer von Bedrohung und Gewalt werden, weil sie einfach nicht so ins Weltbild passen von einigen Leuten. Und ich habe von den wenigsten dieser Leute irgendwie, habe ich irgendwie deren Meinung oder deren Weltanschauung oder deren Religion übernommen. Und die meisten von euch, die das auch schon mal hier gemacht haben, die kennen das halt auch. Und die andere Sache ist einfach auch die, das ist eine Frage, die ich dir halt stellen würde, was du irgendwie einer Muslima sagst, die in so einem Rassisten-Scheißnest wohnt und irgendwie halt bedroht wird. Willst du die irgendwie nochmal zu ihrer Religion befragen oder sie halt fragen, ob sie vielleicht noch dich zurückkonvertieren möchte? Ich diskutiere mit Leuten nicht über ihre Religion. Ich verteidige die Muslima, solidarisiere mich mit ihr und wenn sie interessiert ist, können wir dann uns das vielleicht unterhalten. Aber ich missioniere nicht zum Atheismus. Also wie gesagt, wir sind halt auch nicht, also wir können halt einfach auch nicht für die Ahmadiyya einstehen, weil wir sind nämlich Northeast Anti-Fascists und nicht die Ahmadiyya-Gemeinde. Und selbst zur Ahmadiyya-Gemeinde gibt es halt auch kritische Sachen, die wir halt auch geschrieben haben, lassen sich halt auch nachlesen so. Und da würde ich dem geneigten Leser einfach unsere Internetseite empfehlen. Wolltest du noch mal antworten? Hat er schon, okay, gut. Dann ums Ganze weiter. Ja, würde erstmal klarstellen, dass ich nicht noch mehr Bier brauche, bevor jetzt hier der Getränkewagen anrollt. Aber der grundsätzliche Punkt ist doch gar nicht so schwierig eigentlich. Also, um es noch mal zu versuchen, es geht doch darum, dass man als Linke natürlich eine radikale Religionskritik braucht und dass man die auch entwickeln muss. Das ist aber nicht der Punkt, wenn es darum geht, gegen rassistische Mobilisierung aufzustehen und dagegen zu mobilisieren. Und es geht, also man kann es an Beispielen relativ gut machen. Wir hatten in Frankfurt eine relativ einfache und nette Situation. Wir hatten eine sehr liberale muslimische Gemeinde, die auf einen ziemlich fiesen Mix aus völkischen und kulturalistischen Bürgern gestoßen ist. Wo es total einfach war, dann auch zu sagen, naja, wenn man möchte, kann man auch hinten dran hängen im Sinne der Religionsfreiheit und des kulturellen Austausches. Wenn man das möchte, dann soll diese Moschee eben auch noch gebaut werden. Aber selbst wenn es um eine Miligürisch-Gemeinde die nun gerade ganz explizit islamistisch ist und keine reine Religionsgemeinde, für die Religion nämlich Privatsache ist, sondern da ist Religion ganz klar ein politisches Programm und das kann man, denke ich, schon ziemlich gut auseinanderhalten. Selbst da ist es doch nicht notwendig, für die Kritik an den Rassisten und auf dem Standpunkt zu stehen, wir brauchen gleiche bürgerliche Rechte für alle, solange wir in dieser Gesellschaft leben. Dafür muss ich mich doch nicht mit deren Inhalten solidarisieren. Also ich glaube, dass das Problem nicht derartig komplex ist, wie es hier aufgemacht wird. Und ein Punkt noch, es geht überhaupt nicht darum, dass man dann erstmal irgendwie, dass der nächste Schritt jetzt wäre, wir müssen eine radikale Praxis gegen den Islamismus machen, indem wir Antifa-Demos vor islamistischen Zentren veranstalten und da quasi die Praxis gegen Neonazis 1:1 übertragen. Das muss erstmal Gegenstand der Debatte sein. Aber solange es Leute gibt in der Linken, wie Oscar Lafontaine, die ernsthaft und weitgehend unwidersprochen behaupten können, vom Islam oder von dem, er würde auch mal gern in den Iran reisen, weil irgendwie dieses Zinsverbot und so, grundsätzlich kann man von diesen Werten ja auch eine Menge lernen. Solange sowas in der Linken, und Oscar Lafontaine ist, wie wir sicherlich alle wissen, nicht ganz unbedeutend in dem, was sich für links hält in Deutschland, solange das unwidersprochen diskutiert wird, haben wir, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Problem, als dass wir uns jetzt überlegen müssen, wo wir als nächstes die große Anti-Islamismus-Demo abziehen. Und ich denke, als Grundlage für so ein Programm, was diesen Widersprüchen einigermaßen gerecht werden kann, war dieser Vorschlag überhaupt nicht schlecht. Nämlich, dass man sich auf den Standpunkt von radikaler Gleichberechtigung innerhalb dieses bürgerlichen Systems stellt, was aber eigentlich auch heißt dann radikale Säkularisierung. Also weg mit allen staatlichen Privilegien für Religion, weg mit dem Schutz vor Beleidigungen, den angeblichen und so. Und damit ist man auch ein wenig dem Problem aus dem Weg gegangen, dass man sich jetzt auf diese oder jene Religion einschießt, sondern das sind die bürgerlichen Mindeststandards, die man, glaube ich, als Antifaschist einfach formulieren kann. Okay, danke. Eine Frage zum Publikum? Ja, also ich wollte erstmal festhalten, dass man dass ich es für unproduktiv halte, sagen wir hier sehr vordergründig zwischen einzelnen Religionen zu unterscheiden und deren Menschenfeindlichkeit. Da fand ich das, was der Genosse oder Kollege da im grünen Trikot gesagt, in dem grünen Hemd gesagt hat, dem würde ich mich erstmal anschließen. Und die Frage, ob eine bestimmte Religion menschenfeindlicher ist als eine andere, die kann man, glaube ich, so generell und vereinfachend nicht beantworten, weil es ist ja so, dass religiöse Auffassungen und religiöse Weltanschauungen oft mit bestimmten anderen Herrschaftsverhältnissen verbunden werden und erst durch die Verbindung mit bestimmten Herrschaftsverhältnissen oder Ausbeutungsverhältnissen oder Diskriminierungsinteressen gewinnen die dann eben diese brutale und mörderische Gewalt. Also als Beispiel, wenn es in bestimmten Gesellschaften so ist, dass die Ressourcen für die Bevölkerung knapp werden oder knapp gehalten werden durch bestimmte Formen von kapitalistischer Modernisierung oder imperialistischer Einflussnahme, dann findet man halt oft eine Verstärkung von patriarchal-kapitalistischen oder patriarchal-feudalen Ausbeutungssituationen. Das heißt, dann wird auf einmal die Ausgrenzung von Frauen und die Ausbeutung von Frauen und die Minderwertigkeit von Frauen, die wird auf einmal viel stärker betont und dann benutzt man sich religiöser, in diesem Verteilungskampf religiöser Formen oder religiöser Ansichten, um das zu legitimieren. Und dann ist es falsch, das sozusagen nur auf islamische Gesellschaften zu projizieren. Wenn man sich anschaut, dass in den USA beispielsweise die Hälfte der Bevölkerung an Kreationismus glaubt, das heißt an die Schöpfungslehre der Bibel, und das in den USA, aber mit zunehmend auch in Deutschland und in anderen europäischen Staaten diese Kreationismuslehre zunimmt und auch verbunden ist mit zum Beispiel Schwulenhetze, mit der Diskriminierung und bestimmten Kleidervorschriften von Frauen, also nicht nur das islamische Kopftuch oder der Schleier ist das Problem. Es gibt auch frauenfeindliche Kleidervorschriften in christlichen Religionen und militanter werden in christlichen Religionen, verstehe ich nicht, wie Leute so einfach in der Lage sind, hier zu behaupten, die eine Religion wäre destruktiver als die andere, und diese Zählerei, welche Religion mehr Menschen umgebracht hat und das in den Herrschaftsbereich tut, ist irgendwie kriegt für mich ein bisschen zynischen Beiklang, weil dann muss man sich auch sozusagen den ganzen historischen Zusammenhang anschauen. Wir haben ein kapitalistisches System, da beten auch Atheistenkathedralen, nämlich die Hochhäuser, die Bankhochhäuser in Frankfurt beispielsweise werden viel höher gebaut als die Moscheeminarette. Und dieses System, für das diese Hochhäuser stehen, das bringt auf der Welt 40 Millionen Menschen jährlich an Hunger sterben zu lassen. Und das finde ich halt, oder bringt die im Grunde. Das finde ich, das muss man sich anschauen. Und dann finde ich es auf der anderen Seite auch so ein bisschen, habe ich ein Problem mit so einer Position, die sagt, naja, solange die mich in Ruhe lassen, muss ich mich denen nicht auseinandersetzen. Ich kenne hier in Köln auch Gruppen an der Uni, die in der evangelischen Studierendengemeinde tagen, mit denen ich auch zusammenarbeite. Aber es ist ja nicht so, dass sozusagen, dass es nicht auch Situationen geben kann, in denen bestimmte Splitter oder Aspekte oder Teilgruppen von Religion nicht auch, wenn sie sich mit sozialen Bewegungen zusammentun oder verbinden, nicht auch in diesem Übergang befinden können oder beeinflusst werden können, zu humanistische und säkulare Positionen einzunehmen. Zum Beispiel die Befreiungstheologie in Lateinamerika, die ist sozusagen auch im religiösen Kontext, ist aber eigentlich in einem Zustand, wo sie sich aufgrund der Verbindung mit sozialen und fortschrittlichen Bewegungen von den religiösen Grundlagen, die eigentlich alle, und von reaktionären Grundlagen, die eigentlich alle Religionen teilen, entfernt. Und im Grunde genommen geht es darum, sozusagen eine Position zu entwickeln, die sagt, die in allen Religionen, die Frauenfeindlichkeit, die Menschenverachtung, die bereitwillige Unterwerfung unter göttliche Autoritäten, die Bereitschaft, Irrationalismen als Realität anzusehen. Da finde ich gar nicht lustig, wenn Leute Scheiße anbeten, sondern das ist irgendwie was, was man auch bekämpfen muss. Also wenn es so im Sinne von Marx, dass der Anfang aller Kritik die Kritik an der Religion sein muss und die adäquaten Formen, am 20. September kritisieren wir nicht die Religion, muslimische Religion oder sowas, sondern da geht es dann auf. Und am 19. gibt es dann Demonstrationen und Blockaden. Aber ansonsten, finde ich, kann man sich nicht als Linke dieser Auseinandersetzung verstellen oder verweigern, dass es eine zunehmende religiöse und reaktionäre und antiaufklärische Aufladung der kapitalistischen Gesellschaften gibt und dass es hier auch von den Herrschenden und von ökonomischen Strukturen auch benutzt wird. Danke. Ich würde gerne, also es sind noch zwei Personen auf die Redeliste, ich würde die gerne abschließen, um auf das nächste Thema langsam zu kommen, weil es langsam spät wird. Will noch jemand unbedingt auf die Redeliste? Nein? Okay, gut, dann gehe ich zu den zwei weiteren Personen. Ich kann es relativ kurz machen, weil es bei mir eine ähnliche Kerbe geht wie bei meinen Vorrednern. Ich hatte mich bis dato gewundert, warum so ein Stichwort wie Evangelikale nicht gefallen ist. Also wir reden von Religion. Wir haben aber tatsächlich eine Renaissance von Gruppierungen auf der Welt, die Gott wieder exhumieren. Und das ist ein erklärungsbedürftiges Phänomen. Aber das ist nicht eins, eben was auf den Islam beschränkt ist, sondern wo so ein Phänomen wie Islamismus sich eben anders einordnet als jetzt kommt raus, was der Islam in Wirklichkeit ist. Sondern die Achse, die wir ziehen müssen und wo die Logik liegt, die ist bei den gesamten fundamentalistischen Strömungen eben dieser mit religiöser Begründung. Also die Parallelentwicklung und der Begriff des Fundamentalismus kommt ja nicht zufällig von den christlichen Fundamentalisten. Das ist ein zentrale Parallelentwicklung, wo eben auch analog genau dieselben Inhalte transportiert werden. Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, Homophobie. Aber was auch durchaus ohne monotheistische Religion geht, was der Hindu-Fundamentalismus uns zeigt. Also wo der religiöse Hintergrund relativ wurscht ist eigentlich, auf was das aufsattelt, aber wir Wiederkehr von Irrationalismus haben, der eben eine religiöse Begründung sucht, ohne die Wiederkehr der alten Religion zu sein. Und diesen Unterschied, den müssen wir uns eben vergegenwärtigen und das müssen wir eben auch als Gesamtphänomen begreifen und nicht uns jetzt in Islam als quasi Sündenbock raussuchen, auf den jetzt reingedroschen wird und wo externalisiert wird. Das ist jetzt die irrationale Seite und der Rest der Welt hat damit nichts zu tun. Das ist die irrationale Seite dieses gesamten Systems und eben auch des Hervortretens der irrationalen Seite in einer bestimmten historischen Krisensituation. Das ist der Rahmen, auf den wir uns vergegenwärtigen müssen. Danke. Ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man so quasi die Forderung nach Religionskritik gegenüberstellt, einen positiven Bezug auf Säkularisierung. Ich glaube, da gibt es eigentlich eine Verbindung zwischen den beiden Bereichen, nämlich über die Frage der Religierung von Menschen. Eigentlich gibt es wahrscheinlich aber auch historisch Verbindungen zwischen, also wenn sich Religion fragt, wie kann man Gemeinschaften regieren, wie findet jeder seinen Platz und verhält sich irgendwie entsprechend, inwiefern ist dann die Entstehung von modernen politischen Theorien, wie sie in Europa eben auch in den Kämpfen um die Auslegung der Bibel entstanden sind, stehen in Verbindung damit. Also eine Säkularisierung im Sinne von einer Verweltlichung souveräner Macht, inwiefern. Und dann ist das, was wir kritisieren müssen, diese Art von Regierung. Und Menschen zu regieren, überhaupt regierbar zu machen, sich solchen Nationalitäten zu unterwerfen. Aber dass sich emanzipative Bewegungen historisch immer auch oder oft auch religiös artikuliert haben, müssen wir genauso wahrnehmen können. Wenn wir uns darauf einlassen, dass wir uns für Säkularisierung aussprechen, dann sprechen wir uns auch für Regierung aus. Das kann es nicht sein. Also die säkuläre Macht, so wie sie sich installiert hat, ist nicht unbedingt andere Machtverhältnisse hervorgebracht. Also natürlich, viel in der kritischen Theorie hat er auch so argumentiert, Kapitalismus als Religion, im Text von Benjamin zum Beispiel, es ist komplizierter. Man kann nicht immer nur sagen, Kapitalismus und das immer funktional ableiten, alles kommt ihm zugute, quasi wie die Religion heute funktioniert, ohne die Konflikte und die Kämpfe nicht wahrnehmen zu wollen. Ein Teil des Problems ist, dass ein bestimmtes Modernisierungsprojekt, das sich so säkulär artikuliert hat, in eine bestimmte Krise auch gekommen ist und dagegen solche Stimmen auch tatsächlich offensiv werden können heute. Leute, die sich heute auf Religion beziehen können, können tatsächlich offensiv agieren gegen einen bestimmten Integrationsimperativ, gegen den ich mich auch wehren würde, natürlich aus anderen Gründen oder mit anderen Mitteln. Aber dass die da offensiv werden können, das müssen wir auch analysieren, warum das überhaupt der Fall ist. Also warum etwas so effektiv und so erfolgreich werden kann in einem bestimmten Moment, wo ja, ein bestimmter Modernisierungsprojekt, würde ich sagen, in der Krise ist. Ein Modernisierungsprojekt, das darauf abzielte, dass quasi Religion keine Rolle mehr spielen sollte. Ich finde, das ist kein Gesellschaftsmodell, für das ich mich einsetzen würde. Das ist keine Utopie von mir. Es kann es nicht sein, dass das die Bedingung wäre, wie wir unsere Gesellschaft vorstellen, dass die Religion da drinnen keine Rolle mehr spielen dürfte. Also Religion dann im Sinne von nicht einem Projekt, wie Menschen regiert werden, sondern auch sowas wie Bezug zu was Spirituellem, bla bla bla. Also wir von der NEA würden gern bitten, so minutenlange Selbstdarstellungen zu unterlassen, weil die demografische Kurve auf dem Podium nimmt immer weiter ab. Und das wäre gut, wenn wir die Diskussion wirklich voranbringen könnten. Ja, die Redeliste wurde jetzt abgeschlossen und ja, und wir gehen jetzt weiter. Okay. Moment. Es geht aber darum, vor allem kurze und prägnante Fragen. Das soll hier eine Diskussion sein und nicht eine minutenlange Selbstdarstellung hier sein. Moment, nicht alle gleichzeitig reden und alle auf einmal. Und es war noch eine Person auf die Redeliste und die möchte ich jetzt das Wort erteilen. Ich danke dir. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Ich möchte auch keine Selbsterscheinung verfallen. Aber was mir ein bisschen fehlt, ist tatsächlich die Differenzierung zwischen Religion und dieser politischen Struktur Islamismus. Ich finde, die Unterstellung, das Heinersdorf-Bündnis wird sich auf die Seite von Islamisten oder dem Islam stellen, finde ich vollkommen falsch. Es wird auch niemand sie schützen, eine religiöse Gruppe, die bedroht wird und gegen die agitiert wird, rechtspopulistischer Seite. es käme auch niemand auf die Idee, wenn es dabei jetzt anstelle von einer Moschee um eine Synagoge ging, zu behaupten, was die da machen, ist falsch. Ich glaube, da greift wieder dieses Schema, was wir allgemein hier bedient bekommen und auch in den Medien immer wieder sehen, Islamismus ist böse. Und ich glaube, das greift hier auch so ein bisschen, obwohl wir eigentlich alle aufgeklärt sein sollten. Worum es mir ging, ist vielleicht doch wieder eher die Schiene weg von dieser Religionskritik, die sicherlich nötig ist und auch außer Frage steht, dass sie formuliert worden ist und auch weiterhin formuliert werden muss, hin zu dem Punkt zu kommen, was können wir gegen Islamismus tun, was zwar in einer religiösen Strömung Wurzel, aber mittlerweile tatsächlich eine politische Strömung ist, die auch von vielen Linken teilweise als antikapitalistische Kämpfer fehlgedeutet werden und unterstützt werden. Dazu würde ich gerne was sagen. Jetzt nochmal die Chance für die Podiumsdiskussion-Teilnehmer, sich zum Thema nochmal zu äußern und die gesammelten Fragen vielleicht zu beantworten, falls sie das möchten. Ich kann mal sagen, na klar. Eine Randbemerkung vorneweg, auch wenn es wieder der Karlauer ist. Ich finde, als reaktionäre religiöse Strömung im Rheinland ist die katholische Kirche wesentlich wirkungsmächtiger als der Islamismus ganz konkret. Ich fände es als radikale Linke im Rheinland angebracht, ein antiklerikales Projekt in diese Richtung zu starten. Was du richtigerweise angesprochen hast, ist allerdings das Problem, dass sich der Islamismus als politische Strömung durchaus bei manchen Linken als Bündnispartner scheinbar anbietet oder zumindest bei der einen oder anderen Demonstration beispielsweise. Wir haben in NRW auch hier einen Hamas-Block hatten oder sowas in der Richtung. Da finde ich, gibt es natürlich eine ganz klare Trennlinie zu ziehen zwischen diesen reaktionären Strömungen und dafür Sorge zu tragen, dass solche Leute nicht auf irgendwelchen Aktionen oder in irgendwelchen Bündnissen, die sich links nennen, quasi präsent sind. Wir praktizieren sowas. Ich weiß nicht, ob das woanders ähnlich gemacht wird, aber das finde ich ist Aufgabe, gerade auch in der Antifa, da eine Kritik an reaktionären ideologischen Ausformungen und vermeintlichen potenziellen Bündnispartnern zu üben. Dabei bleibt es aber dann auch, würde ich mal behaupten. Nee, er wollte kurz direkt antworten. Kurz nur, ne? Und dann kann ums Ganze was dazu sagen. Also, wir hatten halt auch die Situation war in Berlin halt während dieser ganzen Iran-Geschichte halt auch ähnlich, dass wir halt irgendwie halt, dass du als radikaler Linker hast du halt die Möglichkeit gehabt, entweder du gehst halt irgendwie zu einer Friedensdemo und läufst halt dort irgendwie mit Leuten mit, die Hisbollah-Fahnen tragen. Dort war halt irgendwie der wirre Wunsch bei einigen Leuten, gerade aus dem trotzkistischen Spektrum in Berlin irgendwie halt gegeben, mit Transparenten rumzulaufen wie Turn Intifada into Revolution. In der Hoffnung, irgendwie halt diese Proteste irgendwie nach links drehen zu können, auch wenn sie halt vielleicht von vielen so Friedensbewegten mitgetragen wurden. Für mich war, also das ist jetzt eine rein persönliche Sache, ich habe das Kotzen gekriegt, ich bin nicht zu diesen Demonstrationen hingegangen, einfach weil ich keinen Bock habe, mit solchen Leuten zusammen zu laufen. Und habe mich auch in die Haare bekommen irgendwie halt mit Freunden und Genossen von mir, die halt irgendwie zu den Gegenveranstaltungen halt gegangen sind, wo die einzige Antwort auf den krassen Antisemitismus im Iran halt eben eine positive Bezugnahme auf Staaten war. Und ich denke selber, man muss halt gucken, dass man einfach dass man halt auch andere Wege findet, die sich halt in erster Linie auf die Menschen beziehen und auf die fortschrittlichen Kämpfe, die es in Ländern halt gibt so und irgendwie so nationale Standpunkte irgendwie nicht in den Vordergrund stellen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung nochmal dazu. Okay, jetzt weiter ums Ganze. Ja, vielleicht gleich daran anschließen. Also ich würde da nochmal eine Lanze dafür brechen wollen, dass es eben nicht nur darum gehen kann, dass man dann, also ich finde es vollkommen richtig, dass man sich gegen die Teilnahme von solchen Gruppen und Organisationen verwehren muss und dass man das auch möglichst praktisch verhindern muss. Das kann aber nicht nur darüber laufen, und das ist ja auch wieder der alte Antifa-Reflex, dass man sagt, okay, jetzt haben wir eine neue Gruppe von Reaktionären, jetzt wissen wir, guck mal, wie die aussehen und was sie für Zeichen haben, und die sind dann wieder verboten, sondern was da auch dazu gehört, ist, sich zu fragen, warum wollen die gerade zu dieser Demo kommen, was sind die Anschlusspunkte dafür, also all das, was man sich inzwischen ja bei Nazis dann auch irgendwie fragt, ob das nicht nicht nur so sein könnte, dass sie irgendwelche Proteste da hijacken, sondern in der Regel gibt es ja dann doch auch immer Bezugspunkte in der Friedensbewegung. Ist das eine manifeste Israel-Feindschaft und die kann man kritisieren, auch ohne dass man Antideutscher sein muss oder dass man mit Nationalfahnen rumrennen muss. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt zur Frage der Säkularisierung. Die Forderung nach radikaler Säkularisierung ist jetzt keine ums Ganze Forderung und wir haben es bisher auch noch nicht geschafft, derartig realpolitische Programme zu formulieren. Werden wir wahrscheinlich auch nicht schaffen. Mir ist aber nicht so ganz klar, ob ich dich richtig verstanden habe, weil es mir so schien, als würdest du da zwei Sachen gegenüberstellen. Also zu sagen, na, entweder radikale Säkularisierung oder Kritik an aufgeklärten Regierungsformen oder an der Dialektik der Aufklärung im Allgemeinen. Und ich glaube, dass das zwei Sachen sind, die durchaus Hand in Hand gehen können. Wo ich sehr, sehr vorsichtig wäre, wäre aus dem Impuls, den es sicherlich auch gibt, also aus einer Opposition gegenüber kapitalistischen Modernisierungsbewegungen, die ja auch immer mit unheimlich viel Gewalt einhergehen, gleich einen Bündnispartner zu machen für den Kampf für eine fortschrittlichere Gesellschaft. Bin mir aber nicht sicher, ob du genau das sagen wolltest. Ja, ich glaube, das reicht auch. Okay, danke. Will noch jemand was sagen zu dem Thema? Okay, gut. Ja, dann können wir noch kurz über die allgemeine Strategie von euch vielleicht reden und wie die Zukunftsaussicht ist. Die erste Frage geht dann ums Ganze. Meine Frage wäre, wie wird die theoretische Kritik an dem Islam durch eine emanzipative, aktive Praxis ergänzt? Also verträgt sich überhaupt noch eine klassische Antifa-Politik mit der neuen Auseinandersetzung mit dem Thema? Also innerhalb dieser revolutionären Gesamtstrategie, die uns Ganze zum Beispiel verfolgt. Ja, ich hoffe, dass das, das sollte jetzt im Laufe der Diskussion deutlich geworden sein, dass wir versuchen wollen, aus den Fehlern des bisherigen Antifaschismus-Konzeptes zu lernen, also weg vom reinen Fahndungsantifaschismus hin zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung, sich der Begrenztheit des Antifaschismus dabei bewusst zu sein. Grundsätzlich wäre aber vielleicht nochmal spannend, wegen der großen Frage der revolutionären Gesamtstrategie, die müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr bis ins Letzte erörtern, nicht zuletzt, weil wir natürlich auch keinen Masterplan haben. Aber wir denken, dass es, gerade weil es ja in den letzten Tagen hier immer wieder diskutiert wurde, überhaupt die Frage von Praxis damit berührt ist oder die Frage von Politik, wenn man über dieses Antifa-Dilemma redet, also einerseits bürgerliche Gleichheitsversprechen verteidigen zu müssen für eine Gesellschaft, die dann aber immer wieder noch Schlimmeres, als sie selbst schon ist, hervorbringt. Uns scheint es, und wir sind da uns aber auch natürlich nicht abschließend sicher, aber wir arbeiten gerade schon länger an einem Grundsatzpapier, was unheimlich lang wird und was eventuell auch noch etwas dauert, bis es veröffentlicht wird. In welche Richtung wir dabei aber denken, ist, ob es, und das wäre eine spannende Diskussion, die man aber an einem anderen Ort, glaube ich, weiterführen müsste, ob der grundsätzliche Dissens nicht darin besteht, was ja bisher immer so ein bisschen anklang, die einen betonen mehr die Funktion von Strukturen, von wie funktioniert der Staat grundsätzlich. Der Gegenstandpunkt sagt dann immer, dass das alles, das sind die Strukturen, sind das Wichtigste. Die anderen Leute sagen, es kommt darauf an, was wir mit für Kräfteverhältnisse verschieben in diesen Widersprüchen. Und uns scheint es im Moment so, ob der Kniff nicht vielleicht woanders liegen könnte, auch wenn das keine vollkommen neue Idee ist, nämlich dass der Kniff darin liegen könnte, wie man grundsätzlich überhaupt diese gesellschaftlichen Konflikte und Widersprüche einschätzt. Und dass diese Widerspruchsentwicklung eine ist, die für Leute, die innerhalb dieser Gesellschaft leben, und das tun wir alle, unheimlich wichtig ist, dass das aber mit Emanzipation erstmal gar nichts zu tun hat. Also dass diese Idee von Widerspruchsentwicklung, wir müssen die Kämpfe innerhalb der Widersprüche nur immer weiter treiben und dann wird sich die Gesamtgeschichte schon auflösen, dass das gerade nicht funktioniert, sondern dass man dann darüber reden muss oder die Diskussion eigentlich wieder neu aufnehmen muss, welche Form von Praxis, Organisierung und auch Analyse und Theorie sind das, die so eine Auseinandersetzung, die sich innerhalb des Staates abspielt, die sich innerhalb der Rechtsform abspielt, wo es um gleiche Rechte geht, die innerhalb dieser Auseinandersetzung was Neues dazu bringen kann. Und vielleicht ist es da das Sinnvollste, wenn man überhaupt dieses Dilemma sich mal eingesteht. Also dass man unter den gegebenen Bedingungen zwar ständig am Kämpfen ist und auch kämpfen muss, dass man damit aber nicht so richtig drüber hinauskommt. Und man sieht es ja ganz deutlich beim Antifaschismus, aber man sieht es auch beim Punkt von so banalen Sachen wie Studiengebühren, wenn man das eine verhindert hat oder einen gewissen Fortschritt erkämpft hat, melden sich die kapitalistischen Funktionsbedingungen dann an anderer Stelle wieder zu Wort in Form von, was weiß ich, an der Uni beschränkten Zugängen oder einer anderen autoritären Organisation des Studiums. Also letztendlich schlägt dann doch immer wieder durch, dass es nicht um das Interesse der Menschen geht, sondern um das Interesse des Kapitalismus an sich selbst. Und das wäre eine Diskussion, die, glaube ich, im Sinne von so einer pathetischen, revolutionären Gesamtstrategie mal spannend wäre und die auch mit dem Antifaschismus zu tun hat. Aber das wäre das, was nach der Vorfeldarbeit dann kommt. Und bis dahin würden wir trotzdem sagen, dass es natürlich notwendig bleibt, den Rechtspopulisten, Islamisten, Neonazis und so weiter auch praktisch entgegenzutreten. Danke. Ich wurde gerade hingewiesen darauf, dass es sehr spät ist. Und ich würde gerne dieses Thema halt dafür einsetzen, dass wir das als Schlusswort allgemein benutzen und dass dann jeder die Chance bekommt, noch was zu sagen zu der allgemeinen Thematik, also wie die Zukunftsstrategie aussehen sollte. Also wie gesagt, unsere Strategie, also ich würde die Antwort auf die Frage, welche Strategie wir weiterverfolgen, gar nicht so auf diese Frage des Islam, der Religion, des Rechtspopulismus beziehen, sondern ich würde eher eine allgemeine Position formulieren, die sich halt irgendwie an unserer Praxis halt auch festmacht. So. Wir denken immer noch, dass es am sinnvollsten ist, halt da zu wirken, wo die Leute halt auch leben, das heißt im eigenen Kiez. Wir finden halt berlinweite Arbeit und auch bundesweite Arbeit ist super so. Nichts geht über Vernetzung, aber im Endeffekt ist es so, dass die Leute, die bei uns um die Ecke wohnen, denen geht es, die kriegen halt nicht mit, dass wir uns heute hier überhaupt treffen und uns vernetzen und uns unterhalten. Deswegen denken wir halt, dass die politische Arbeit einfach auch in die Kieze wieder zurückgetragen werden muss, wo wir halt auch selber leben. Und das Schwierige wird darin bestehen, dass wir eine Basisarbeit in den Kiezen aufbauen, die über das Flyer-Verteilen zu bestimmten Themen hinausgeht und die den Leuten auch reelle Angebote schafft, die sie auch nutzen können vor Ort, wie zum Beispiel halt irgendwie, dass man halt Küche anbietet, dass man Kicker anbietet. Das sind alles keine politischen Sachen und klingt für einige jetzt vielleicht wirklich nach Sozialarbeiterquatsch. Aber in einer Gegend, wo du einfach zum Beispiel so eine rechtsdominierte Prollkultur hast, kann es halt irgendwie echt schon teilweise was bringen, wenn man einfach halt ein korrektes Hip-Hop-Konzert organisiert. Und man muss auch halt versuchen, in den lokalen Strukturen, so genannt sind hier einige Jugendclubs so, die sich bei uns immer permanent dagegen versperren, ein Hip-Hop-Konzert zu machen, weil da kommt es zu Messerstechereien und diesen widerlichen Graffitis an den Wänden. Und wir den Leuten aber sagen, ihr habt ein ganz krasses Problem mit einer sexistischen und homophoben Cordon-Sportjugend. Und ihr verweigert euch irgendwie einfach mit uns gemeinsam Politik zu machen. Das ist dumm. Stattdessen werden halt irgendwie lediglich halt Bands hofiert, die auch überall woanders proben oder spielen könnten, die halt irgendwie erstes Lied über Bier, Nazis und Party gemacht haben. Ja. Und wir denken halt, dass es sinnvoll ist, einfach auch bei der lokalen Jugendarbeit einfach sich halt einzuklinken. Das heißt, dass wir in den reellen Verhältnissen, in denen wir leben, ja, unter denen wir täglich leiden, dass wir versuchen, dort auch eine reelle Gegenmacht aufzubauen. Und das nur so theoretisiert abzuhandeln, denken wir, wird einfach auf längere Frist nichts bringen. Deswegen haben wir uns zum einen halt einer Kulturarbeit verschrieben. Wir arbeiten halt selber in verschiedenen Bündnissen halt mit, wo uns einfach auch das Durchdrücken linksradikaler Positionen auch über längeren Zeitraum gelingt. Auch bei älteren Leuten, die halt vorher noch an Parteistrukturen gebunden sind und dann irgendwann feststellen, dass sie halt mit uns fitter zusammenarbeiten können als mit ihren greisen Genossen. Und ich denke, dass dadurch einfach auch Alternativen aufgezeigt werden können für die Leute in unserem näheren Umfeld. So, weil nämlich wir halt einfach auch erleben, wie Leute einfach sich auf reaktionäre Ideologien einlassen, weil sie ihnen halt versuchen, ein Glücksversprechen irgendwie zu erfüllen, was der Kapitalismus ihnen einfach nicht geben kann. Deswegen werden Leute zum Beispiel halt Nazis oder irgendwie machen anderen Scheiß. Und wir denken halt, dass man die Leute an den Stellen halt abfangen muss, wo sie halt im Kapitalismus irgendwie durch das Raster des Erfolgs quasi halt durchfallen. Und manche Leute haben darauf halt vielleicht keinen Bock, aber für uns ist es auf jeden Fall wesentlich sinnbringender, einfach auch mal nicht nur sich auf kampagnenförmige Politik zu beschränken, weil darin sind wir schon geübt, das können wir euch wirklich halt mit links rausscheißen, aber die Arbeit besteht im Endeffekt darin, dass wir halt an den Stellen Politik machen, wo wir auch den Leuten begegnen. Und bei unserer politischen Arbeit in Bündnissen nicht irgendwie immer auf die inhaltlich komplette Richtigkeit irgendwie pochen, weil wir müssen die Leute nämlich nicht heiraten, mit denen wir Bündnisse machen, sondern wir müssen halt gucken, welches gemeinsame Ziel verfolgt man. Und da setzen wir halt zum Beispiel einfach auf einen gewissen Pragmatismus, denn zurzeit sehen wir nicht irgendwie die Position, dass die radikale Linke so stark ist, um irgendwie halt den Stein der Revolution ins Rollen zu bringen. Und wir schämen uns auch nicht dafür, dass wir uns halt einfach manchmal an Leuten die Finger schmutzig machen bei politischen Bündnissen, mit denen wir sonst vielleicht auch gar nichts zu tun haben würden. Und wir denken halt, dass es auch fortschrittlich sein kann und vertrauen da auch in die Kreativität irgendwie der radikalen Linken, weil das ist das, was uns bisher irgendwie immer vorangebracht hat und was uns auch von unseren Gegnern meistens auszeichnet, dass wir einfach genügend Initiative und Kreativität haben, auch mit den Widersprüchen anderer Leute zu leben und daraus auch was Neues zu entwickeln. Und damit würde ich an der Stelle für uns erstmal abschließen, es sei denn, du hast noch Bock, was zu ergänzen. Und dann gebe ich weiter an die Genossen vom Kock. Ich hoffe, mein Mikro tut's noch hier. Nee, nicht mehr. Geht noch. Wir wurden geladen als, ist ja jetzt das Schlusswort, als Oldschool-Antifa. Darum will ich auch so enden. Ich fand, dass die Abgrenzung und das Gedisse von Antifa-Recherchearbeit und klassischer Anti-Nazi-Informationspolitik langweilig. Das ist so ein moderner Abgrenzungsreflex innerhalb der Antifa-Szene. Mehr aber auch nicht. Ich finde, eine klassische Antifa-Recherche und eine Informationsarbeit über neonazistische Szene, über Rechtspopulismus eröffnet Bewegungsräume und politische Interventionsmöglichkeiten, wo man tatsächlich sich auch in Bündnissen einem breiteren Spektrum gegenüber als kompetente Ansprechpartner sozusagen darstellt und es da an dem Punkt ermöglicht, mit linken Positionen in gesellschaftliche Debatte überhaupt erst intervenieren zu können als Antifa, als klassische Antifa, um solche Phänomene wie Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft, die einhergehenden Ausgrenzungspraxen überhaupt erst zu thematisieren, um Fragen der kulturalisierenden Zuschreibung auch innerhalb von Bündnissen mit Verfechterinnen von beispielsweise einer multikulturellen Gesellschaft und Leuten, die die Differenz der anderen Kultur immer hervorheben, um dort tatsächlich auch mit der linken Position da rein zu intervenieren und überhaupt dieses sprechbar und hörbar zu machen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es geboten, über eine reine Kulturarbeit, wie die NEA das macht, um es da auch mal abzugrenzen, sozusagen bei kulturalisierenden Zuschreibungen ist das nicht unbedingt das passende Konzept, meiner Meinung nach, eine reine Kulturarbeit, sondern es muss der radikalen Linken gelingen, nicht nur mit der radikalen, der richtigen Kritik präsent zu sein, sondern auch soziale und politische Widerstandspraxen zu entwickeln in den Kiezen, um in eurem Sprech zu bleiben, oder wie bei uns mit so einem Beratungsangebot für Migrantinnen schon mal anzufangen. Und dazu braucht man nicht eine revolutionäre Gesamtstrategie, sondern ich finde, die Zustände sind so widerlich, dass man einfach schon mal loslegen kann. Okay. Vielen Dank dann nochmal für eure Teilnahme und für die weite Reise, die manche von euch aufgenommen haben. Und ich hoffe dann auf ein Wiedersehen im September zu all den Gegenaktivitäten. alte Kerl. Nochmal. Mikrofon anmachen. Also irgendwie kommt hier nichts raus. Eins, zwei, drei. Also nochmal ganz kurz, wir fahren jetzt gleich gemeinsam für alle die zur Party wollen, los. Irgendwie in 5 Minuten einfach im Hof oder so, wenn halt alle unten sind. Ja. Thank you.